Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffes. Ich bin der Gregor. Oh, ich bin der Simon und schon direkt gegen ein Störgeräusch gekommen, den Karton unten bei meinen Füßen. Ja, Entschuldigung. Und ich bin Solid Mark. Ja, wir haben uns extra aufgespart, dass wir da noch keine Wortwitze machen. Oh, aber du musst uns gleich in die Parade fahren jetzt hier. Spoiler. Ja. Ja. Du bist aber auch eigentlich Old Snake und noch viele andere Sachen das auch. Stimmt. Also von, genau, wenn man genau dich jetzt sehen könnte, dann würden mir Leute zupflichten. Nein. Wir sind alle Old Snake, Leute. Wir sind alle, ja, mittlerweile, wir haben alle angefangen als junge Küken und jetzt haben wir uns kaputt geschuftet, so wie Snake im ja, vierten Teil. Wer es aus diesen kryptischen Worten und schlechten Wortwitzen noch nicht rausziehen konnte, wir haben heute ein Thema, was oft gewünscht und natürlich nie gemacht wurde bisher von uns. Warte mal, darauf muss ich mich vorbereiten, weil Originalzitat: Metal Gear? Metal Gear? Oh mein Gott. Wir bräuchten eigentlich David Hayter, der müsste hier schon auch sitzen. Also der müsste als Teil dieses Podcasts eigentlich da sein. Ja, der müsste eigentlich sagen, ja, moin moin und hallo. Ja, verdammt. Herzlich willkommen zum Plauschangriff. Wir haben keinen dieser Gags gemacht. Warum haben wir das nicht gemacht, Gregor? Hast du uns wieder nicht vorbereitet? Habe ich, ja. Stattdessen moin moin, hallo, ganz normal, nichts Besonderes. Thema des Tages, wie gesagt, Metal Gear oder Metal Gear Solid, wie wir dann alle sagen. Ich muss mich in der Vorbereitung ein bisschen zusammenreißen, weil ich will immer sagen Metal Gear Solid die ganze Zeit. Ist halt der populäre Teil. Genau, ist eigentlich das, wo wir uns damit auseinandersetzen wollen. Und die Abkürzung MGS ist aber auch einfach geil. Also das ist auch schon eine Sache, die ist cool. Wenn wir jetzt irgendwie Metal Gear Liquid oder so, das würde alles nicht. MGS sieht einfach gut aus, fand ich von Anfang an geil. Ja, wenn man auch an Kojimas Trailer immer denkt im Vorfeld und wie er eben mit diesen ganzen Elementen in einem Trailer auch schon immer spielt, ja, mit Textblöcken und also no hide for Hideo Kojima und all diese Geschichten. Und MGS ist da halt so wie so ein Stempel. MG ist halt einfach nicht cool genug, das meine ich. Es fehlt einfach noch ein Buchstabe. Ihr versteht mich. Ich sehe euren Augen, die mir sagen, jetzt weiter zum nächsten Thema. Erkenne ich, dass ihr mich versteht. Metal Gear Solid ist eine Spieleserie, die mir sehr persönlich nah am Herzen liegt, als jemand, der, wie schon ich es in den anderen Casts schon ausgeführt habe, mit der PlayStation so meine Lieblingskonsole, mit der ersten PlayStation damals gefunden habe. Und Metal Gear Solid war für mich immer was ganz Besonderes damals. Das war einer der wirklich der großen Titel, der die PlayStation ausgemacht hat und auch echt viel ja, Neues in die Spielewelt gebracht hat und auch wirklich. Du siehst, dass er, ich habe damals schon gewusst, er wird was Großes lostreten. Na, das ist, wenn du es gespielt hast, das hast du schon geahnt. Damit ist noch nicht vorbei. Also Simon, du kannst ja gerne mal ein bisschen ausführen, wie bist du an die Metal Gear Solid Serie sozusagen rangekommen oder hast dich damit vertraut gemacht? Genau, du hast es alles schon richtig ausgeführt. Im Grunde der dritte Teil ist so für meiner Ansicht nach der Scheideweg, weil viele haben mit dem dritten quasi angefangen, mit Metal Gear Solid angefangen, natürlich wegen der PlayStation, wegen der Popularität, wegen allem. Es war auch einfach optisch natürlich schon der deutliche Schritt zu den 2D-NES-Teilen und alles. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe sie nicht gespielt, die ersten beiden. Ich war sogar so dumm, dass ich das nicht wusste, dass es eben zwei Teile vorher gab. Ich wusste schon, ich kannte Snatcher jetzt so, ich kannte auch Hideo Kojima als so aus Zeitschriften als Name. Aber das war mir tatsächlich einfach nicht bewusst. Und später, als ich es dann rausgekriegt habe, wollte ich das natürlich irgendwie dieses Loch überdecken mit so ein bisschen Laub oder so, damit Leute nicht sehen, dass ich diese Ahnung nicht habe. Und habe mir auf YouTube die Enden angeguckt und es gibt ja so alle Enden von alten NES-Teilen in Bilderform. Und das sind normalerweise immer so 3-4 Bilder. Ja, danke fürs Spielen, tschüss. Und bei Metal Gear Solid ist es halt so, wie man es von Metal Gear Solid kannte. Es ist ein Text, Bild nach dem nächsten. Es hört gar nicht mehr auf, teilweise so auf diese Online-Seite, wo man das nachguckt, Seite um Seite um Seite. Und ich saß wirklich da und war fasziniert, dass er es wirklich durchgezogen hat von Anfang an. Der wollte schon immer mehr, als die Technik es in der Zeit hingekriegt hat. Ja, es ist erstaunlich zu sehen, wie ja, Kojima, man weiß ja mittlerweile als Gamer, wie seine Marotten sind oder wie seine Ticks sind, aber er ist sehr, sehr konsequent schon immer einfach gewesen bei allen Spielen, die er gemacht hat. Er will wirklich sich nicht kurz fassen. Er will das. Er nimmt kann sich es die vielleicht Zeit. Vielleicht auch nicht. Nee. Die Geschichte mit den Zeitschriften. Ja, stimmt. Wir hatten seinerzeit für uns ein Special gemacht über Hideo Kojima, eine kleine History, ein bisschen weiter recherchiert. Der hat echt einen interessanten Werdegang gehabt. Sein Vater hat ihn damals oft alleine gelassen, weil er zur Arbeit musste. Gerüchteweise soll er sogar ein Mitglied der Yakuza gewesen sein. Und hat den kleinen, Vater. Und soll den kleinen Hideo dann lange Zeit allein daheim gelassen haben. Und damit er sich dann ablenken kann, hat er Fernsehen geguckt die ganze Zeit. Und ganz, ganz intensiv und lange Filme und alles. Und hat sich in Fantasiewelten geflüchtet. Hat dann sozusagen den Traum gepflegt, dann, ich glaube, Autor von Kurzgeschichten zu werden. War es nicht so, Marc? Ja, der wollte Autor von Kurzgeschichten werden, hat dann so seine Skripte, die eigentlich immer so, was weiß ich, 40 Seiten oder so lang sein sollten, hat er dann an irgendwelche zu Zeitschriften hingegeben oder Zeitungen. Und das hat nicht geklappt, weil er immer so ellenlange Sachen geschrieben hat. Und der konnte sich damals anscheinend nicht so kurz fassen, weil er hat immer schon Probleme damit gehabt, so mit langen Geschichten. Oh Mann, ja, also wenn du siehst in seinem Zeugnis so, der kleine Hideo hat Probleme irgendwie mit der Kürze. Ja, also, biete uns bitte eine Story, die 40 Seiten lang ist, und der kommt an, ja, ich habe ein bisschen erweitert, aber knapper geht's nicht, 450 Seiten. Und das war so sein Los als Autor anscheinend, wo das deswegen nicht geklappt hat und er stattdessen in die Videospielerei dann gegangen ist. Er wollte wohl auch immer so Skripte schreiben für Filme und so, weil er halt damals so filmaffin war, und dann ist er dann irgendwann in der Videospielbranche gelandet, aber da hat er sich dann jetzt auch, wie wir noch feststellen werden, ziemlich ausgelebt so in seinem Kram. Bisschen rumgewütet, ja. Wir kennen es ja auch von uns aus her, also wenn wir die Möglichkeit haben, hier irgendwie Fernsehen oder Cast oder andere Sachen über Videospiele zu machen, wir wollen es auch natürlich irgendwie austoben. Wir haben ja die Möglichkeit dann hier, innerhalb der Beiträge oder sowas, wenn wir dann für Game One was basteln, da mal eigene Ideen, Gags und sowas zu verbauen. Ich glaube, das ist bei Hideo Kojima relativ ähnlich gewesen. Der hat natürlich einen ganz, ganz großen Spielplatz gefunden mit den Spielen, die er dann machen kann, wo er alles reinballern kann, worauf er Bock hat und einfach Lust hat, von Gags, von Zitaten, vor allem von absurden Gags. Aber bei der Geschichte jetzt, wie er aufgewachsen ist, merkt man also dann schon, dass auch diese Medienthematik, die er auch immer einbaut, dass er wirklich ein Kind ist, was wie so viele von uns vom Fernsehen erzogen wurde, weil einfach davor geparkt, so Vater ist nie da. Man kann sich auch wundern, was wäre passiert, wenn der Vater den Jungen quasi zur Arbeit mitgenommen hätte als Yakuza. Dann wäre heute Hideo Kojima wahrscheinlich Yakuza. Da würde Yakuza entwickeln, ja, wahrscheinlich. Das meine ich ja, es ist Jacke wie Hose. Es konnte nur ein Spieleentwickler aus ihm werden. Aber das ist sehr, sehr interessant, wo du das dann nochmal ausführst, Simon. Eigentlich ist das ja auch, wenn du im Grunde bedenkst, wir werden natürlich, wenn wir über die Metal Gear Solid Spiele sprechen, sagen wir jetzt schon Spoilerwarnung, wir werden uns da nicht zurückhalten, was es ist. Vor allem. Es gucken alle nur in eine Richtung. Ja. Ich freue mich auch schon. Ja, deshalb konnte Marc nur bei dem hier dabei sein, hatte seine Spoileritis einmal komplett dann ausgequatscht. Wir werden natürlich auch 3 Milliarden Details über die Story dann falsch haben, weil selbst Kojima weiß nicht, wo das genau hingegangen ist alles. Es ist mehr ein Gefühl. Man kann das nicht faktenmäßig aufzählen, vor allem was in 2 passiert, was Metal Gear Solid passiert. Und an Metal Gear Solid 2 passiert, das könnte ich jetzt nicht so richtig erklären, weil bin da auch so durchgestolpert. So. Ja, ich genau kann aber ich dazu auch kommen wir ja dann noch. Absolut, das wird dann sehr interessant zu sein, das nochmal danach zu hören und zu hören, was wir uns dann zwischendurch zusammengereimt haben oder wie Kojima das gesehen hat. Ich wollte es nochmal kurz anerwähnen, eigentlich diese ganze Thematik, wie Mensch und Medien und Informationsweitervermittlung geht, das ist eigentlich der Kern von der ganzen Metal Gear Solid Serie. Speziell im zweiten Teil hatte ich mich nochmal reingelesen, als damals Metal Gear Solid 4 gekommen ist, hatte ich vorab nochmal alle Teile durchgespielt, um mich dann gebührend darauf vorbereiten zu können, wie man es so gerne mal macht. Das Ganze ist ja irgendwie so eine Parabel von wegen Informationen, wie Informationen gespeichert werden, wie es weitervermittelt wird. Und so weiter und so weiter und so fort. Ja komm, mach doch mal das Fenster zu, Marc. Ja, ich wollte das Fenster zu machen und habe alles aufgehalten, Entschuldigung. Nein, aber es scheint sehr, sehr viel Zeug in den Spielen zu stecken, womit er eigene Gedanken und eigene Gedankengänge verarbeitet und weiterentwickelt hat. Und das natürlich dann zusammen mit verbaut mit seiner Liebe für alte Actionfilme und John Carpenter Ideen und Snake Plissken und so weiter und so fort. Ist Kojima so eine Art Tarantino in seiner Verwurstung von allem, was ihn so interessiert? Klar, das macht jeder. Also ich meine natürlich, macht jeder das. Eigentlich trifft Tarantino, glaube ich, vom Charakter her ganz gut den Kojima. Dieses Übernerdige. Genau, Tarantino ist auch eigentlich ein ultra-extremer Nerd für die Sachen, die ihm gefallen. Alte Filme, asiatische Sachen und so weiter und so fort. Füße, glaube ich, auch dann zu einem ganz großen Teil. Ja, immer und, noch. Genau. Und, zu und, lang, die Szenen. Absolut, viel zu lang. Wackeln mit dem kleinen Zeh. weiter. ähnlich wie Tarantino glaube ich, dass Kojima einfach seine Ideen, seinen Enthusiasmus einfach alles das nimmt und daraus dann seine Werke, seine Spiele eben baut. Ne, Tarantino ist auch ein Sammelsurium an Zitaten, an Ideen, an Tributen, alleine diese ganze Grindhouse-Geschichte, die Tarantino gemacht hat. Jemand außer Tarantino hätte das nie lostreten können. Ne, der hatte den Erfolg gehabt, der hat seine Nische gehabt. Jemand anders außer Kojima hätte auch nicht Metal Gear Solid-Spiele in dem Umfang machen können, weil er einfach nur dann den Zug hatte und dann konnte er sich einfach mal richtig austoben. Und davon zeugen die Tarantino-Filme und die Metal Gear Sachen. Ich finde Tarantino aber jetzt, also oder eher gesagt Kojima noch ein bisschen stärker, weil ich finde, er hat halt eine umfassende Vision. Also wenn man sich gerade halt dieses Lore anguckt von Metal Gear Solid, das ist so krass, weil alles wirklich irgendwie ineinander verwoben ist und man das Gefühl hat, der hat aber auch einen Masterplan gehabt, also nicht wie bei, was ich, Lost aber, oder so. Dann. Hey, okay, ja, Lost ist wirklich das schlechteste Beispiel. Ja. Weißt du, jeder, der mal irgendetwas kreiert, weil eine Geschichte, ein Universum, eine Story und so weiter und das dann erweitert, weil es so populärer wird, am Ende sagen, ja, das habe ich alles vorab geplant. Wie bei Resident Evil, ja. War alles von vorne. Wesker sollte auf jeden Fall den ersten Teil überleben. Oder bei George Lucas war ja schon immer klar, dass Darth Vader C-3PO gebaut hat. Also das sind alles Sachen, die werden nachträglich after the fact reingetan. Und man kann natürlich nie sagen, wie viel von den Grundgedanken Kojima dort hatte. Er muss natürlich. Er hält es so vage, dass und auch so, es zerfasert am Ende. Ein paar Sachen werden aufgeklärt, ein paar nicht. Ein paar sind nur so Theorien. Und irgendwo dazwischen steckt er dann halt und sagt, das ist alles so, passt schon alles zusammen. Also man merkt ja schon, dass die Stimmung, auch wenn jedes Spiel ein bisschen eine andere Stimmung auch hat und auch haben soll, dass die allgemeine Stimmung ist ja schon irgendwie identisch bei allen Spielen und es geht immer auf dasselbe hin, so vertraue irgendwie niemandem, was machen wir eigentlich, kontrollier mal, was du eingeflößt kriegst, irgendwie so oft und dann noch tausend andere Sachen und tausend Gags noch und tausend komische Sachen. Und dann ist das Spiel irgendwie fertig. Und man kann gar nicht sagen, wo was anfängt und aufhört. Er hat seine Formel, aber kann die dann, oder hat so viele Elemente, die er in diese Formel verbauen kann, dass es eigentlich immer weiter größer, spannender und absurder wird. Und zum Glück finde ich auch, bitte? Wir kommen immer wieder vom Thema ab und alles, aber wir sind im Grunde noch bei Metal Gear Solid. Was ist denn euer geilster Moment? Geil klingt blöd. Aber der beste Moment, der emotionalste Moment, der magicste Moment aus Metal Gear Solid, weil man kann die fast schon gar nicht über die ganze Reihe sagen, das ist der ganzen Reihe, sondern man muss wirklich sagen, in dem Spiel ist es der, in dem Spiel ist es der und so, weil es gibt zu viele von diesen Versuchen zumindest seitens der Entwickler, was echt Geiles hinzukriegen, den Spieler irgendwie echt zu fesseln oder echt zu überraschen und deswegen gibt's da eine Menge Potenzial für Magic Moments und jeder hat da andere, finde ich. Absolut, also so eine Serie wie Metal Gear Solid lebt eigentlich von Magic Moments, ob die jetzt geschaffen wurden von dem mit Intention, dass sie ein Magic Moment werden oder einfach, wie sich dort was entwickelt. Ich muss das nochmal ein bisschen in Revue passieren lassen in meinem Kopf. Also Marc, du kannst gerne ausführen. Ja, vielleicht ganz kurz überhaupt mal zur Metal Gear Serie. Also ich hatte damals, wie halt bei den meisten Sachen, die japanische Version zuerst. Und ich hatte damit Probleme. Gleich am Anfang kriegt man dann den Codec von, ich glaube, von Naomi Hunter oder von wem kriegt man den? Du kriegst den Codec von Mylene oder so irgendwie? Von Meryl kriegst du den. Ah, von Meryl, okay. Und da war dann drauf, du musst den Code irgendwie von alleine wissen. Ich habe dann irgendwie die ganzen Frequenzen durchgeblättert und dann hat sie einem den Tipp gegeben, dass hinten drauf eine Verpackung halt steht. Ja. Irgendwie, weil er im Booklet, glaube ich, auch nicht drin stand. Hat aber auch so lang gedauert. Also bis diese Hilfe kam, bei mir zumindest. Ja, die quatscht auch dann die ganze Zeit immer irgendwas anderes. Wenn du es tausendmal anklickst und sie dann irgendwie fragst, dann sagt sie erst nachher die Info. So mein Magic Moment, glaube ich, bei Metal Gear Solid war auf jeden Fall nicht direkt was aus dem Spiel, sondern eher der Umstand, dass wenn man auf Psycho Mantis trifft, dass er die Gedanken lesen kann. Also einmal die Geschichte mit dem Controller, aber eher die Geschichte mit der Memory Card, wo ich dachte, what the fuck, was ist denn jetzt auf einmal los? Weil er hat halt gescheckt, dass bei mir irgendwie PS drauf ist und Castlevania, Symphony of the Night und meint dann so, ich kann deine Gedanken lesen, ich weiß, dass du die und die Spiele gerne magst. Und ich war echt zum ersten Moment so, was ist denn nun los? Wie kommt das denn? Habt ihr überhaupt nicht drauf reagiert? Das hatte jeder, glaube ich. Bei mir hat der Suikoden gefunden auf der Memory Card gesagt. Das was halt spielst du denn da? Eine coole Idee. Bei mir war es Mendel Hartz, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, auch sehr schön, ja. Weil er halt die Interaktion mit dem Spieler direkt sucht. Also das heißt, man wird praktisch eingebunden in die Welt mit reingezogen und nicht so außen vor gelassen. Ja, er bricht, für ist er ja auch bekannt, er bricht einfach diese Hürde vom Spiel auch zu der Person, die davor sitzt ja. und eben die Packung real in die Hand nehmen muss und umdrehen muss. Und allein, was das vielleicht für ein Trouble wäre, wenn da was schiefgelaufen wäre hinten in irgendeinem Land beim Druck oder so. Und da ist ein Button drüber, der nicht weggeht oder so. Und dann hast du die Frequenz nicht so, nur die Vorstellung allein, was das für ein Aufwand ist. Ja. Ich sage nur, ich hatte es damals aus der Videothek ausgeliehen und die haben die Packung nicht mitgegeben. Genau, sowas meine ich. Das war ein tolles Wochenende, muss ich sagen. Was meinen Sie? Ah, ja. Schön. Es gab ja auch speziell, also wenn du Psycho Mantis erwähnst, würde ich eigentlich das Gespräch darüber in den Part packen, wenn wir über Metal Gear Solid quatschen. Aber auf jeden Fall solche Sachen, die er ausprobiert hat, mit dem Controller auf dem Boden legen, dass er rumblen kann. Er hat am Anfang Kojima nicht die Freigabe dafür bekommen, weil Sony Angst hatte, dass Leute dann, was weiß ich, packst einen Controller auf den Boden, stolpert ein Kind rüber und bricht sich den Hals, weil der Controllerkabel auf dem Boden liegen. Ja, ich habe ja auch Metal Gear Solid gemacht, die haben gesagt, ich soll es tun. Und da gab es sehr schwierige Probleme, da eine Freigabe zu bekommen. Hat es aber anscheinend doch dann gehabt. Also ja, jetzt wenn man das mal aufzählt, das mit dem Controller, das mit der Packung, das sind wirklich Sachen, wo 1 Million Leute in der Firma auf die Füße treten, sagen, das kannst du einfach nicht machen. Ja, das versteht doch kein Mensch. Und das durchzudrücken, jeder, der in irgendeiner Firma in der mittleren Position oder weiter oben arbeitet, kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es sehr schwer ist, wenn man nicht der oberste Chef ist. Und da Respekt schon damals irgendwie. Der muss ein gutes Standing gehabt haben. Also der muss schon Leute gehabt haben, die ihm auch all diese Möglichkeiten gegeben haben. So. Vielleicht ist es auch, er hat dann einfach bewusst da alles so vollgestopft hat. Da hat ja niemand auch mehr den Nerv, das alles nachzuprüfen. Was das denn vielleicht irgendwann drin ist. Ach übrigens, auf der Packung muss unbedingt dieses eine Bild mit der Frequenz sein. Und da ist noch dies. Und Genau. Und die anderen sind noch beschäftigt, gerade durch die 78 Seiten Skript zu lesen für das Intro. Aber ich finde, das halt im Vergleich zu anderen Produzenten, ich sag jetzt mal so Peter Molyneux oder so, irgendwie Kojima eigentlich immer abliefert. Also weißt du, der schnackt zwar viel und hat irgendwie wirre Ideen und ist irgendwie durchgeknallt, aber im letztendlich sind die ganzen Sachen, die er im Spiel drin haben will, auch wirklich drin. Er erschlägt die Leute wirklich auch mit purer Masse. Also das ist schon wahr, ja. Es gibt wenige Entwickler, die das wirklich genauso machen wie Kojima in der Art so umzusetzen. Ich habe von Peter Molyneux was sehr Erleuchtendes zuletzt gelesen, wo er gesagt hat, viele von den, also mittlerweile, er ist ja ein bisschen verschrien als der Laberer, der viele Sachen sich dann ausdenkt und die in den Spielen nicht drin landen. Er hat gesagt, er hat in den ganzen Jahren zuvor einfach, damit er die Presse mal auf den Arm nehmen kann, einfach Sachen erfunden. Ja, und ist dann einfach bei den Interviews, hat einfach Features aufgezählt, wo dann sein Team dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, einfach um die Journalisten zu verarschen. Ne? Und wirft alles ein bisschen in ein anderes Licht. Das hat er wirklich so gesagt? Hat er so gesagt, ich hoffe, dass ihr noch mal im Interview kriegt, den Sack. Das heißt auch, er hat jetzt irgendwie genug Geld. Also ab jetzt ist es offiziell egal. Ab jetzt ist es egal. So wie Kevin Smith, so, ey, leckt mich doch alle so. Ich mache jetzt irgendwie mein Ding. Ich bin jetzt ehrlich. So, finde ich irgendwie cool, aber es macht mich auch wütend. Allerdings. Ich meine, der saß bei Giga wirklich dann oft da. Ja, und dann, ich habe mich vorbereitet, das schöne Feature. Milo hat es nie gegeben, ist alles drüber gerendert. Das ist das Schlimmste, wirklich so Milo ankündigen. Und dann so, ach ja, mit Interaktion mit einem kleinen Jungen und man kann mit ihm reden und so. Und jetzt, ich muss weg. da drüben. Ja. Du hast ganz am Anfang erwähnt, Simon, du kanntest natürlich die Spiele vor Metal Gear Solid nicht und das muss dir auch keiner ankreiden und so weiter. Das ist einfach eine Sache, die kannte man hier auch überhaupt nicht. Ja, Metal Gear Solid war aber ihr kanntet die wohl schon. Ich kannte die nicht wirklich damals. Ich habe die ein bisschen später so ein bisschen gespielt, aber ich fand die sau schwer und ich musste die letztens auch nochmal einspielen für das Special und da habe ich auch gemerkt, so zum Teufel, früher war man irgendwie besser, glaube ich, beim Spiel. Ja, früher hat man mehr ertragen, auch was Schwierigkeitsgrade angeht. Und, ja. Die waren halt anders als andere Spiele. Hatten natürlich so eine ähnliche Perspektive auch schon wieder nachher Metal Gear Solid, also auch diese Oberkopf-Perspektive, aber von der Story habe ich damals jetzt auch nicht groß was mitgekriegt. Ich könnte da auch jetzt irgendwie, es waren halt so Schleichspiele. Also hier in Europa sind ja auch vor allem damals, mir ist es erst After the Fact aufgefallen, nachdem ich mich wieder damit beschäftigt habe, weil Metal Gear Solid da gewesen ist. Auf dem NES kannte man die hier damals, da gab es zwei Metal Gear Spiele, das eine Metal Gear und der Nachfolger Snake's Revenge, die beide, oder ich glaube speziell das erste Metal Gear, das war damals eine Umsetzung von MSX, glaube ich, oder so war das, ne? Genau, ursprünglich das erste Metal Gear in Japan rausgekommen auf dem MSX-Computersystem, also Computersystem, was es nur dort gegeben hat und für die wie man so schön auf Englisch sagt, die Unwashed Masses, den Rest der Welt hat man eine NES-Version davon rausgebracht. Das gab es dann hier, das weiß ich noch, das habe ich im Laden im Regal gesehen. Plus Snake's Revenge, der inoffizielle Nachfolger, wo das Cover direkt von Terminator 2 abgemalt war. Kyle Reese in der gleichen Pose. Das auch die Charaktere waren damals, ich glaube, der eine sah aus wie Mel Gibson irgendwie oder war dem nachempfunden und na, noch du, irgendwie einen anderen schlechten... Oder also, nicht schlechten ja, Schlechte. Also Kojima hat dann sehr, sehr viel orientiert. Als wir das Special gemacht haben in Sachen, wo wir dann über Snatcher und Police Notes, das sind die beiden großen Adventure-Games, die Kojima gemacht hat, die hier mit Ausnahme von Snatcher nicht wirklich rausgekommen sind in Europa. Der hat einfach wirklich seine Lieblingsfilme genommen und die da sich davon inspirieren lassen, da eigene Spiele, eigene Ideen, eigene Universen zu machen. Da hat er aber einfach mal die Charaktere von Lethal Weapon genommen und die auf den Mars, auf den Mond gepackt, in den Weltraum, auf eine Raumstation und daraus ein Adventure gemacht. Oder Blade Runner umgeschrieben und mit Terminator gekreuzt und das ist dann Snatcher geworden. Ja. Und die Metal Gear Sachen selber sind, glaube ich, immer ein bisschen James Bond inspiriert. Die ersten beiden Metal Gears waren eben die beiden Teile, die du hier vom NES her kanntest. Und ich muss sagen, ich hatte die nur kurz gespielt. Ich fand die damals aber ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht hatte man als Kind auch nicht die Geduld irgendwie. Wenn man die Texte auch nicht liest, kommt man ja auch gar nicht rein. Absolut richtig. Ich glaube, der erste Teil, ich habe den vor kurzem nachgeholt, also vor kurzem, vor 3-4 Jährchen ungefähr, als ich damals mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, wo die als Bonus mit dazugekommen sind. Das allererste Metal Gear dreht sich darum, du bist Solid Snake und musst eine Basis infiltrieren und musst am Ende dann den großen Metal Gear bekämpfen. Das Spiel hatten sie für das NES in einer sehr abgespeckten Version dann hier rausgebracht, die auch noch wesentlich schwerer war und schlechter funktioniert hat und es war eigentlich kein Wunder, dass es hier damals nicht wirklich gegriffen hat. Also ich kenne Metal Gear nicht als eines der klassischen NES-Spiele, muss ich sagen, verglichen mit vielen anderen der Ära. Man kann auch, glaube ich, sagen, es war vielleicht wirklich zu komplex oder hat in dem Willen, so komplex zu sein, wie es dann scheinbar auch war, nicht so funktioniert mit der Technik oder mit dem Handling oder die KI, all das so. Hat vielleicht einfach erst später wirklich die Blüte erfahren. Von der Story vielleicht zu erwachsen auch schon, weil damals war man es ja gewohnt, so Jump'n'Run-Spiele zu spielen und wenn du so eine Story hast, dann... Es war schon komplexer als verschiedene andere Konsolenspiele, die du hattest, inklusive vieler Story-Sequenzen und Verstecken und Codekarten aufsammeln und so weiter und so fort. Aber erstaunlicherweise vom Spiel selber her ist es eigentlich genau das gleiche wie Metal Gear Solid gewesen, nur mit schlechterer Grafik. Top-Down-Perspektive, sich verstecken, Alarm, Rationen aufnehmen. Kisten gab es doch auch schon, oder? Kisten, lass mich mal nachdenken. Ich aber bin irgendwas in der Art. Irgendwas, du konntest auf jeden Fall in irgendwelche Trucks reingehen und dich verstecken. Und ich glaube, da war gegeben, auch eine Kiste. Ja, stimmt, klar, diese Lieferer, ja, stimmt. Eine Kiste gewesen. Aber im Grunde war es diese Basic-Story, die eigentlich wie so oft klang dann eben sehr James Bond, Schrägstrich, vielleicht ein bisschen Rambo auch mäßig dann inspiriert, dass du eine Ein-Mann-Armee hast, die sich dann in eine Station dort begibt und dort reinschleicht und alles kaputt und niederschießt, wenn es nötig ist und so weiter und so fort. Ein Setting, was dann mit Metal Gear Solid 3 dann ja sozusagen auch nochmal neu gemacht wurde. Oder gerade das James Bond Opening auch allein schon, dann dieser Dschungel und eben es wirkt halt so schon klassisch. Ja, so ein Spiel, damals hättest du gedacht, das sind so normale Versatzstücke. Die haben sich ausgesucht, die haben ein altes NES-Spiel gebaut und so weiter. Ja, gratis modern, Dschungel und Rambo und James Bond und so weiter, lass mal ein Spiel machen. Aber wie sich danach eben herausgestellt hat, ist das so der Grundstock geworden dafür, woraus der Rest der Serie dann dort entstanden ist. Und die ersten beiden Teile sind eigentlich hier eben nicht wirklich rausgekommen. Auf dem NES, dieses Snake's Revenge war ein Nachfolger, der nicht von Kojima selber gemacht wurde. Da haben die Leute von Konami einfach noch ein weiteres NES-Spiel gebaut und das dann so genannt. Das habe ich auch nicht wirklich gespielt damals. Ich kann mich eben wirklich nur an die Packung erinnern. Die ersten beiden Metal Gear Solid-Teile sind dann nur in Japan eigentlich rausgekommen und auf den beiden MSX-Computern und haben sich beide darum gedreht. Im ersten Solid Snake infiltriert die Basis in Zanzibar und findet am Ende heraus, der Typ, der ihn auf die, oder so gesagt sein Vorgesetzter, der ihn auf die Mission geschickt hat, ist der Bösewicht, oh mein Gott, Big Boss, den er umbringen muss. Und im zweiten Teil ist, glaube ich, der ein paar Jahre später spielt, geht er dann, wo war es denn da nochmal? Da ist es Outer Heaven, glaube ich, dann mittlerweile. Ist das schon Outer Heaven? Ich glaube, in 2 geht es auf jeden Fall um Outer Heaven. Ja, das sind alles, also ich greife das jetzt hier voraus, weil wir... Also weil man bezieht sich ja dann in Metal Gear Solid auch schon darauf. Stimmt, genau, auf die Szenen aus Zanzibar und so dann. So, weil es mir jetzt beim zweiten Anhören ein bisschen stutzig vorkam und ich deswegen nochmal sicherheitshalber nachgeprüft habe, ob der Fakt stimmt oder nicht. Natürlich war im ersten Teil Outer Heaven die Basis, die von Solid Snake infiltriert wurde und wo am Ende Big Boss bekämpft hat. Und im zweiten Teil war es Zanzibar Land, wo Solid Snake am Ende gegen Grey Fox gekämpft hat. Also, einmal korrigiert. Genau, genau. Das ist eigentlich, also ich führe das jetzt nur mal kurz aus, wir brauchen auch nicht lang und breit über die Teile quatschen, aber eigentlich alles, was storymäßig in Metal Gear Solid passiert und an Charakteren, die du da triffst, die sind eigentlich von diesen beiden Spielen sozusagen informiert. Alles, was in diesen ersten beiden Teilen passiert ist, daraus entstehen die Charaktere und die Begebenheiten und die Sachen und so weiter. Teil 2 hat sich da gedreht mit, dass du am Ende gegen einen deiner ehemaligen Kollegen gekämpft hast, der Gray Fox. Den hast du dann in einem großen epischen Kampf am Ende umgebracht sozusagen. Und wer es nicht sieht, ich mache jetzt Anführungsstriche, umgebracht. Also man bräuchte ein Geräusch für die Finger, Anführungsstriche. Genau, wahrscheinlich muss ich mich dann hinsetzen und dann klein viele Metal Gear Solid Soundeffekte reinschneiden in alles. Ja, das solltest du tun. Oh Gott, das erwarte ich nur auch. Nur dann wäre es ein guter Podcast. Fällt uns noch was ein, Marc? Irgendwas, was noch rein muss? Nein, wir nicht machen? Schlimme Sachen, ja. Ja, David Hater Zitate natürlich. Auf jeden Fall. Oh Gott, da geht mein Wochenende hin. Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Can you shoot me, rookie? Nach diesen beiden Spielen, die zwei Missionen sozusagen im Leben von Solid Snake dann gezeigt haben, die führen eigentlich direkt in Metal Gear Solid rein. Metal Gear Solid, das eigentlich dritte Spiel der Reihe für uns, dann das erste gewesen. Solid Snake ist als jemand, ja, als der beste Agent der Welt, hat genug vom Agentenleben und hat sich nach Alaska aufgemacht und hat keinen Bock mehr. Und wird dann mit dem Start von Metal Gear Solid, wird er wieder zurückrekrutiert. Und dann geht's eigentlich direkt los. Ich weiß noch, es kommt eine Menge Informationen. Ungefähr 10 Minuten, was eigentlich Phase ist, in Form von Archivaufnahmen, dem üblichen Zeug. Dieses Debriefing sozusagen, wo er dann mit langen Haaren im... Knast sitzt er doch oder so irgendwie, ne? Wie war Metal Gear Solid? Knast? Nee, nicht im Knast. Metal Gear Solid beginnt damit, du kannst dir lang und breit angucken, wie Solid Snake quasi von seinen ehemaligen Vorgesetzten, ich glaube nicht ganz freiwillig, dann auf die Mission rekrutiert wurde, zu der er hingehen muss, und wurde dann aus Alaska, wo er dort mit langem Bart und langen Haaren dann mit seinen Hunden einfach nur dann gelebt hat. Wurde zwangsrasiert. Genau, wird dann zwangsrasiert und seine Mission wird ihm angebläut, was jetzt gerade los ist. Und das fängt eben alles auf dem U-Boot an, wo er dann in die Basis dann reingeschossen wird. Genau, er wird reingeschossen, sitzt, glaube ich, oder liegt in so einem Torpedo und der geht auf und er kann schwimmen. So der Klassiker, ich weiß gar nicht, was zuerst da war, ob die Szene in einem Spiel war oder in einem Film, weil in einem Film habe ich es auch schon gesehen. Im Film hat man es nicht einen Feuerball sogar von James Bond, sowas in der Art irgendwie, dass er sich da... Ja, also ich wüsste jetzt zeitlich nicht, was zuerst war, aber ich denke, wahrscheinlich war der Film zuerst, weil würde passen, finde ich. Naja, und dann klettern wir bei diesen... Ja, es ist kein Hafen, was ist das? Eine Untergrundbasis mit Wasserzugang und vielen herumstehenden Kisten. Und was damals für mich zum Beispiel echt neu war, man hat ja erst so eine kleine Schleichgeschichte, dann steigt man in den Aufzug, genau, und dann kommt irgendwie so BÄM, und hier ist übrigens der Vorspann und der Titel, während er irgendwie so auch cool dasteht und gerade hochfährt, und das irgendwie habe ich damit in dem Moment gar nicht mehr gerechnet. Ich war schon im Spielen, hatte ganz mich nicht drum gekümmert, dass dann noch so ein Intro kommt. Das war damals auch nicht so üblich, dass man das so filmisch inszeniert hat. Und das war der erste Magic Moment, an den ich mich erinnern konnte, direkt am Anfang eigentlich. Schon cool, finde ich. Hat mich damals so ein Schauder. Das ist ein Spiel, was gleich eine Marke setzt direkt. Davor war doch auch das Erste, was mich denn überrascht hat, also man kannte das natürlich aus den alten Spielen, aber wie das dann umgesetzt wurde, ist, während man noch im Wasser drin ist, dass dann der erste Call von dem Colonel kam und dann dieses Codec-Piepen am Anfang, und dann kriegt man schon Informationen irgendwie, du musst in den Fahrstuhl kommen und dann, und mit Sprachausgabe halt, was natürlich früher bei den NES-Spielen auch nicht war, und die war verdammt gut, also... Oh ja, du sprichst aber jetzt von der japanischen oder der englischen Version, ja? Gerade die deutsche war ja fürchtet. Du hast die deutsche nie gespielt. Hast du die deutsche nie gespielt? Ah, du spricht den Deutschen auch David Hater? Du warst die Elite damals. Mein Gott, wir Pöbel haben die Deutsche gespielt. Alter, ist die war schlecht? So schlecht. Die war wirklich, wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Jim hat sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Wir haben keine Zeit. Was ist mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe Helcomantis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Musst du damals den Test dafür machen für die deutsche Version? Nein. Ich hatte, damals war ich noch normaler Gamer, aber die bei der Fungeration, die haben sich damals richtig lustig gemacht. Über die Synchro noch, haben noch extra so eine Bilderserie gemacht, wo sie halt nur über die Synchro quasi erzählt haben, warum die so schlecht ist, und dann so alte Pressefotos von den Entwicklern und so irgendwie manipuliert haben und einfach so eine, also die war so schlecht, dass die Fun, wie gesagt, eine Seite nur darüber sich lustig gemacht hat und daraufhin ein Jahr lang keine Spiele mehr bekommen hat von dem Publisher. Ja, aber irgendwie dann auch zurecht, weil es war wirklich schon echt nicht mehr, weißt, eine ganze Seite nur für einen Diss irgendwie schon hart. Aber damals hat mich das auch nicht abhalten können, die Deutsche zu holen, weil die Englische für mich so viel teurer war. Also, und ich muss sagen, es war damals auch, das ist zum Glück mittlerweile ein bisschen einfacher wieder zu bewerkstelligen, damals gab es ein großes Importverbot, was von Konami auch deswegen ja, wurde. Ja, es war richtig kompliziert so. Man kann es, also mit heute kann man es nicht ganz vergleichen, aber damals war es eben in den Zeiten vor Groß-Internet, das war da zwar gerade richtig am Anlaufen und so weiter und so fort und Kreditkarten und allem drum und dran, war es richtig schwer, an Spiele aus dem Ausland ranzukommen. Du bist auf Importshops angewiesen gewesen, auf Privatleute, die rübergeflogen sind und so weiter. Ja, und auf einen Chip in der Konsole. Da fängt es ja nochmal an. Genau, auf einer Konsole, die dann umgebaut ist oder ein US-Gerät und so weiter. Du musstest also sehr, sehr viel Aufwand betreiben, um Importe spielen zu können. Und Konami hat gesagt, hey, wir wollen nicht, dass ihr weiter importiert, das gräbt uns das Geschäft ab, wir verbieten Importe, die sollten am besten Fall sofort eingesackt werden, Spielehändler dürfen die nicht auch noch verkaufen und so weiter, aber alles ist gut, weil wir greifen das dadurch auf, weil wir machen die beste Lokalisation ever für Metal Gear Solid, ihr braucht nicht die US-Version spielen, wir setzen uns hin und machen die beste Paar-Version, ja, die ihr bekommen könnt. Wir setzen uns hin, genau das ist nämlich wahrscheinlich passiert. Die haben sich einfach hingesetzt vor vier Mikros und haben alle Stimmen eingesprochen. So wirkt es auf jeden Fall. Das wäre cool. Vielleicht kannst du ja dann so einen kleinen Link mal verlinken auf eine Seite, wo man die deutsche und die englische Synchro mal gegenüberstellt. Weil das würde mich echt interessieren. Also genau, man kann verlinken, weil ich wette, dass es diese Seiten gibt, weil die einfach legendär schlecht war. Auch Betonung und das Schauspiel. Wie gesagt, im Englischen ist es wirklich besser. Da wirkt es ja immer noch cool, obwohl es natürlich auch cheesy ist. Ja. Aber im Deutschen hat das jeglichen, es ist nur noch blöd, es hat jeglichen Spaß verloren. Ja, du kannst, ja, alleine Liquid Snake ist im Original eben hat eine wirklich gute, bedrohliche Stimme und so weiter, als der große Antagonist, den du direkt am Anfang gleich siehst. Und im Deutschen hört er sich ein bisschen komisch an und da kriegst du nicht wirklich eine Autorität da verpasst mit dem. Ich sehe schon, du wirst auch die deutschen Zitate wirst du raussuchen müssen und einspielen. Liquid! Snake! Gefällt dir meine Sonnenbrille? Mist! Du richtest eine Waffe auf deinen Bruder? Weshalb hast du dich als Master ausgegeben? Um dich leichter manipulieren zu können. Und du hast wirklich recht gut für mich gearbeitet. Ob schon die Jungen im Pentagon wahrscheinlich dasselbe sagen. Wovon zum Teufel sprichst du? Befehle ohne Fragen zu befolgen. Du hast deinen Kriegerstolz verloren und ließ dich zum Hampelmann reduzieren, Snake. Was? Ich habe Metal Gear Solid, ich glaube, drei oder viermal zu Hause in drei, vier verschiedenen Versionen. Die Swahili. Ich habe die japanische, ja. Ich habe die US-Version, ich habe das deutsche Pack und natürlich das Remake dann auch noch für den Gamecube gehabt und da habe ich gut die Vergleiche machen können. Die deutsche darf man sich als erste Version aber nicht wirklich geben, leider, da von Spiel, weil es sehr, sehr viel von dem Charme und dem Glanz. Du hast ja angesprochen, Marc, eben die sehr gute Synchro. Das ist ein Ding, dieses Filmische, dieser Aufwand, der reingegangen ist, um Szenen wirklich emotional und schön aufzubauen, mit viel Synchro, mit viel Schnitttechnik, mit viel Sachen. Soundtrack, Wahnsinn. Das ist echt cineastisches Erlebnis. Das war, glaube ich, das erste Spiel, auch wenn man jetzt, was wirklich so umgesetzt war wie ein Film. Also wo du wirklich das Gefühl hattest, du guckst oder du spielst einen Film wirklich und wirst richtig reingezogen in diese Szenerie. Das echt heftig. Im Grunde konntest du ja, ich glaube damals, als ich zuerst gespielt habe, du musst ja erst bestimmen, was für ein Genre überhaupt Metal Gear Solid ist, weil du kannst ja nicht richtig sagen, es gab vorher ja kein Stealth-Action oder wie auch immer die das mittlerweile benannt haben, ist ähnlich gewesen eben wie Resident Evil, das quasi ein Genre festgelegt mit bestimmt hat, mit Survival-Horror dadurch. Metal Gear Solid mit dem Mix, den es hatte, aus Action-Elementen, aus Schleichparts. So Espionage hieß das, glaube ich, irgendwie so früher. Tactical Espionage-Action. Tactical Espionage-Action oder Stealth-Action, wie wir es dann später genannt haben. Es war so ein Potpourri aus Gameplay-Elementen mit sehr, sehr viel Story, sehr ausgiebiger Story, mit großer Sprachausgabe und so weiter, dass es in der Form nicht gegeben hat. Und ich war damals sehr, sehr fasziniert davon, muss ich sagen. Ja, es gibt ja den ewigen Kampf auch, oder gab es, mittlerweile ist er eigentlich entschieden, aber damals zwischen Sam Fisher und Solid Snake, so welcher Schleicher jetzt der coolere ist vom Spielspaß her. Und die einen sagen, ey, das eine ist, Metal Gear Solid ist wie Pac-Man. Kennt man ja den Vergleich, weil man die meiste Zeit nur auf den Radar guckt, zumindest wenn man es zum ersten Mal spielt. Metal Gear Solid ist eigentlich Pac-Man mit Sprachausgabe. Ja, also es ist halt eine negative Beschreibung davon, kann man auf jeden Fall aber auch irgendwo erkennen, warum das mancher denkt. Und Sam Fisher war halt immer mehr so beweglicher, hatte so die Gadgets direkt an der Waffe, hat sie verschossen, das wirkt ja alles doch ein bisschen besser, dann die Perspektive damals. Egal, also damals wurde, das war ja vor Sam Fisher, oder Metal Gear Solid kam ja vor dem ersten Splinter Cell, also muss man ja auch sagen. Splinter Cell müsste eine relative Antwort sozusagen darauf gewesen sein. Die kamen jetzt nicht so extrem viel später raus, aber es waren diese unterschiedlichen Designphilosophien von japanischem Game Design. Zwei unterschiedliche Ansätze, genau. Genau, West Game Design, und ich kenne viele Leute, die mit Sam Fisher dann wesentlich wärmer geworden sind als ich. Es soll nichts gegen das Spiel sein, das war nämlich ziemlich cool gewesen. Ich hatte damals keinen guten Computer, auf dem ich es ablaufen lassen kann. Das war nämlich mehr für mich dann so eine PC-Serie, muss ich sagen, Splinter Cell. Stimmt schon, hat auch als PC-Serie angefangen. Ich konnte mich nie so entscheiden. Ich fand immer die Story und die Charaktere und das Gerede und die Monologe und dieses Cineastische bei Metal Gear Solid immer viel, viel besser. Aber fand dieses von A nach B laufen, sich verstecken und auch mal aus dem Hinterhalt einem irgendwie so einen Metallring an den Kopf schießen, dass er wenigstens betäubt ist, so. Das hat mir einfach echt mehr Spaß gemacht als in 1. Also in Metal Gear Solid. In Metal Gear Solid 2 hat man ja dann auch diese, die damals ja mega gefeiert worden ist in den Trailern, allem diese Waffenperspektive, die Ego-Perspektive eingeführt. Ab da wurde es dann, es ist auch heute ist es auch nicht mehr cool, weil man stand irgendwie rum und konnte irgendwie, es war halt nicht richtig und nichts Halbes, nichts Ganzes, aber ab da fand ich dann, okay, jetzt hat Metal Gear Solid für mich auch ein bisschen gewonnen, weil jetzt funktioniert es langsam und es wurde dann ja auch wirklich von Teil zu Teil eigentlich besser, so das Handling der Waffen und das Schleichen. Ich fand es in 1 wirklich noch ein bisschen grob, also so wie in Metal Gear in den Vorgängern halt, ja, man sieht von oben einfach zu wenig. Also man muss dann schon dem Soldaten, der Spielfigur irgendwelche Gadgets geben, irgendwas geben, dass man über diese Behinderung, dass man eben wirklich nur irgendwie 10 Meter sehen kann, weil man die Perspektive so hat, dass man da hinwegkommt. Klar, sie hat sich immer verändert, sobald man sich an die Wand gepresst hat, dann hatte man natürlich irgendwie eine coole Perspektive. Aber dass man beim Schießen irgendwie so, ja, mir fällt jetzt kein Vergleich, Gauntlet oder all diese alten Spiele, wo man eben die Figur von oben und dann schießt man in alle Richtungen und man pinkelt so in alle Richtungen so, und dass das Schießen da so funktioniert hat mich in manchen Situationen echt genervt, also richtig mit dem genervt. Greifen und Nahkampf und so war da jetzt einfach, ne? Ja, also wie kompliziert es war, einmal zu schnappen. Also für mich jetzt am Anfang. Ob du den jetzt greifst und ziehst oder aus Versehen, wenn du zu oft drückst, dann brichst du ihm das Genick und musst den dann irgendwie Überschlag, verstecken. Wie du ihn machst, wenn du ihn irgendwie zu Überschlag, weit entfernt. Wenn du das machst. Ja, genau. So wie du es ausgeführt hast, Simon, das ist eigentlich, zeigt sehr gut, dass das Metal Gear Solid ein Sammelsurium aus den besten und den schlechtesten Eigenschaften von japanischem Game Design dort ist. Die haben echt viel Aufwand in Grafik. Okay, Grafik würde ich auch ein bisschen relativ sagen. Die Präsentation war sehr, sehr einzigartig. Die Grafik an sich war damals auch schon, wenn man die nur wirklich an Grafikqualität misst, schon ein bisschen wirklich nicht besonders gut. Ne? Die Charaktere hatten keine Gesichter, sie hatten nur irgendwie so einen Pixelmatsch dann dort sehen und haben sich eigentlich nur ausgedrückt, indem die Köpfe ein bisschen gewackelt haben. Aber das hat dadurch, dass die Präsentation durch den Schnitt, durch die Kamerawinkel und wie das verbaut war, ist es nicht negativ aufgefallen. Ich finde, das erste Metal Gear Solid ist immer noch, selbst auf der PS1, so ein grafisch eigentlich echt schickes Spiel, auch wenn die Grafikqualität an sich nicht besonders hoch ist. Es hat auf jeden Fall seine Locations, die davon profitieren, und dann halt auch Locations, die dann halt eher hässlich aussehen, weil sie halt vielleicht zu klein und zu eng sind und die Texturen direkt vor einem sind, so. Aber es gibt ja echt so der Anfang-Areal mit dem Helikopter und es schneit und so. Das waren dann schon, da hat man gesehen, okay, es ist cool. Damals war halt alles 3D, alles neu. Man hat mit jedem Spiel ein neues Genre erfunden, weil einfach die dritte Dimension so viel Neues beizutragen hat. Und das waren halt noch die Gründerzeiten. Da war noch alles gut. Musik. Steuerung war auch wirklich so ein Ding, wo du sagen musst, okay, ich lerne damit zu leben, ja, ich muss mich dran gewöhnen, da gab es ja auch die schönen 10, ich glaube, es waren am Anfang 10, da haben sie ja später mit dem Bonusspiel das dann aufgewertet, die 10 Virtual Reality Missions, wo du dich ein bisschen dran gewöhnen kannst, dass du da die Steuerung lernst und Sachen ausprobierst, die habe ich übrigens 1000 Mal durchgespielt, die ganzen VR-Missions und dort Rekorde gemacht irgendwann die mal. Die fand ich immer doof, weil da ging es ja nur um das super. Mittelmäßige Gameplay sozusagen. Aber da kannst du die ganzen Taktiken ein bisschen verfeinern, wenn die das mit dem Klopfen und Leute ablenken und sowas zum Beispiel. Ich wollte immer die Story. Ich wollte immer die Story und coole Sprüche und irgendwie geile Endgegner. Das war mir alles. Das ist wie bei selbst bei Portal finde ich einfach nur die normalen. Ja, das ist der Raum und jetzt viel Spaß und dann ist der Raum zu Ende. Da habe ich lieber irgendwie die Story. Ich brauche das irgendwie. Also für mich jetzt. Der Raum alleine reicht mir nicht. Hm. Und du musst Warum bin ich in diesem Raum? Warum will ich raus? So, das sind die wichtigen Fragen. Was war zuerst da, der Raum oder die Henne? Ja, genau. Wo du eben gerade Steuerung gesagt hast, was mir noch einfällt. Also Metal Gear Solid war damals für mich der Grund, das war eines der ersten Spiele, die Rumble-Unterstützung oder die DualShock unterstützt haben. Und sich das Ding auch anzuschaffen, weil die erste Szene, wenn man gerade, was Simon vorhin erzählt hatte, mit dem Fahrstuhl hochfährt und dann kommt der Hind, also der Hubschrauber, fliegt dann rüber und du merkst wirklich beim Rumble, der fliegt von links nach rechts rüber und das kannst du richtig fühlen irgendwie. Und überhaupt die Steuerung war viel filigraner mit dem Ding. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür, dass schon zu haben und sonst wäre auch die andere Szene halt nicht gegangen. Es kamen sehr, sehr viele Sachen zusammen. Neue Grafik, neues Spielkonzept, neue Technik, neue Eingabemöglichkeiten und so weiter und so fort. Es war eben für die damalige Zeit ein echt wirklich einzigartiges Erlebnis, wenn du es gespielt hast. Und da hast du, ich glaube, wenn du ein Gamer gewesen bist, hast du dich entweder auf das Lager geschlagen, ich fand es richtig geil oder ich fand es richtig scheiße. Ich kann mich an große Grabenkämpfe damals erinnern in einschlägigen Foren, die dann richtig abgegangen sind. Ja. Das war wirklich eine Glaubensrichtung so. Also was genau. Der eine sagt, hey, ich fand Story interessant und es hat mich echt gefesselt. Der andere sagt, oh, aber das Gameplay ist so scheiße und es dauert viel zu lange, bis die geredet haben. Du kannst nicht sagen, der eine hatte recht oder der andere unrecht. aber das kann man für sich dann, glaube ich, speziell wie dem Spiel, wie es Metal Gear Solid ist, für sich rausziehen, wie man es denn dann empfinden würde. Ich bin dann auf der Seite gelandet. Ich fand es so geil, dass ich es 15 Mal durchgespielt habe. Also so oft habe ich nur Resident Evil 2 durchgespielt. Ich muss sagen, ich hatte zuerst die japanische Version gehabt. Ein Kumpel von mir hat das auf Japanisch sich geholt und er hat das auf Japanisch durchgespielt und mir dann ausgeliehen. Nur ich habe versucht, das dann ohne Lösung zu spielen und bin da nicht allzu weit gekommen. Das heißt also speziell auch dann bei den Sachen, wenn er dann irgendwas, weil ich habe keine Ahnung, wo soll ich den Code ablesen, was soll ich da machen, da kommst du nicht weiter, wenn du dann nicht verstehst und habe mich dann wirklich dann darauf gefreut, die englische Version zu spielen, die ich dann endlich mal aus der Videothek dann ausleihen konnte, wo dann das passiert ist, dass das immer noch nicht geklappt hat und ich das erste Mal durchspielen konnte, wo ich es mir wirklich dann gekauft habe als Import. Da habe ich gesagt, scheiß auf Konami, ihr könnt mich dann alle mal. Aber dann hat es dann so gezündet und gegriffen, dass ich innerhalb von einem Wochenende so ultra umfangreich ist das Spiel jetzt auch nicht, wenn du es das erste Mal durchgespielt hast, da kommst du zwar an deine 10 Stunden plus ungefähr ran, für das Gefühl her, und später kannst du es viel, viel schneller dann durchspielen, wenn du dann einigermaßen weißt, worum es geht, aber das war da so ein Teil, jetzt habe ich es, jetzt kann ich es endlich spielen und das kennst du ja, oder das kennt ihr beide dann natürlich, so aus diese schönen Wochenenden, wo du dann einfach mal am Samstagmorgen ein Spiel anmachst und dann eigentlich nichts anderes dann machen brauchst bis Sonntag. Freunde kommen vorbei, lass mal suchen. Je nachdem, ob sie es mögen oder nicht, hängen sie rum, meistens gehen sie bei irgendeiner Zwischensequenz kommt wieder, die Zwischensequenz ist gerade zu Ende gegangen. Spielst du das also immer noch? Moment, das habe ich ja schon mal gesehen. Ja, echt, weiß nicht, damals hat man noch mit Freunden irgendwie rumgehangen, gespielt, ja. Doch, an so Wochenende erinnere ich mich auch. Eben, und Metal Gear Solid war für mich eines dieser großen Wochenenden, was dann für mich dann, also das Spiel kam damals zu meiner Uni-Zeit raus, wo ich gerade an der Uni angefangen habe, wo ich dementsprechend dann auch an den Wochenenden mal Zeit habe. Und hat dann eben so einen Effekt auf mich gehabt, hey, ich möchte das nochmal durchspielen, ich möchte mal alternative Sachen ausprobieren. Ich habe mir sogar die ganzen Codec-Diskussionen und komplett angehört und die ganzen versuchen, die ganzen Nummern dort anzurufen, zu schauen. Es ist ja ohne Ende überladen eben gewesen mit tausend Sachen, die du entdecken kannst. Und für jemanden, wo der Entdeckertrieb mal geweckt wird, da konntest du dich nicht satt finden an Zeug bei Metal Gear Solid. Es war ganz cool gewesen. Ja, was war denn neu in Metal Gear Solid? Außer den Sachen, auf die wir schon gesprochen haben. Die Kiste war neu. In dem Kontext der Serie, was hat denn, also was war denn alles so neu? Wie es verbaut ist auf jeden Fall. Ne? Du hast bestimmt irgendein Spiel gehabt, wo du dich mal in der Kiste versteckt hast vorab, aber das sind so Sachen, dass du das mit dem Stealth-Gameplay... Ja, aber auch die Kombination, diese Kiste in diesem an sich doch schon ernstem Universum so ein bisschen und dann aber halt, sie sehen mich nicht, denn ich bin in dieser Kiste und die läuft jetzt so... So tüdelig auch noch cartoonig an einem vorbei. So. Aber das Coole, was man damit machen konnte, weil so eine Sachen, die entdeckt man dann später oder man kriegt die irgendwie mit und zwar da gab es ja dieses eine Level, wo man durch den Schnee durchläuft, wo die blöden Wölfe einen immer andauernd die ganze Zeit umrempeln und umfallen. Und du konntest es zum Beispiel so machen, dass du einen von denen an die Kiste pinkeln lässt und dann kannst du mit der Kiste da durchschleichen, ohne irgendwie behelligt zu werden. Ja. Also da waren so viele kleine Sachen drin, die wirklich cool waren. Die musst du nicht benutzen, aber wenn du es weißt, genauso wie lange das gedauert hat, bis ich das geschnallt habe, dass man in den Transporter reinklettern muss, in die, also in dieser Kiste drin, und dass man dann von einem Ort zum anderen gefahren ja, wird. Ja, praktisch von denen. Kiste, du die genau. Ja, das sind, mich hat's erinnert von dem Aufwand her, wenn du dann so ein gutes altes Text-Adventure gehabt hast, die besten von denen, da konntest du ja viel Schwachsinn einzippen und die haben aber irgendwie dann doch sinnvoll darauf reagiert. Sie hatten wenigstens eine lustige Antwort noch. Genau. Und so kam mir Metal Gear Solid vor, da hat jemand an sehr, sehr viele Eventualitäten gedacht, die man machen könnte, ausprobieren könnte und da tatsächlich irgendwas dorthin getan, damit man es entdecken oder dann machen kann. Und da freust du dich natürlich als Gamer, wenn du dann rausfindest, wie diese Pinkelgeschichte auf die Kisten drauf, das ist alles so Zeug, ey, das funktioniert ja tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Was Metal Gear, also finde ich, anders gemacht hat, oder Metal Gear Solid als die Teile davor, war das mit den Endgegnern, dass sie das etabliert haben, wirklich, dass du so personifizierte Endgegner hast und mit, also die immer im Spiel mal auftauchen und dann richtig bedrohlich in Zwischensequenzen, und die machen, glaube ich, für mich auch die Serie so zum großen Teil aus. Also die Namen weiß man heute irgendwie komischerweise noch und wie die aufgetaucht sind, und das ist was ganz Besonderes gewesen damals. Ja, es war auch einer der ersten Momente, an die ich mich erinnern kann, wo mir ein Endgegner, beziehungsweise so ein Mittelgegner war es ja eher, also Sniper Wolf, dann auch leid tut. Und man irgendwie wirklich sich zumindest anfängt, mal so ein bisschen zu hinterfragen und zu sagen, ey, so, ah, okay, das war jetzt doch irgendwie traurig so, und ich habe die ja auch abgeknallt, aber sie wollte mich ja auch abknallen, so irgendwie, weißt du? Und also, warum können wir nicht einfach alle Händchen haltend zusammenlaufen, oder warum kann ich sie nicht überzeugen, vorher schon, und wir kämpfen zusammen? Man hat sich halt Fragen gestellt, so, das fand ich echt schon beeindruckend für die damalige Zeit, so. Ja, auch wie auch immer du zu der ganzen Pseudophilosophie dann dort auch stehen machst. Can love bloom on a battlefield? Ja, das ist immer, das ist halt so, wie heißt es, Söldner-Romantik oder so? Irgendwie sowas. Aber du hast absolut recht, es ist diese Art von Etablieren der ganzen Leute, die dort gewesen ist, das kennst du ja sonst eher von so japanischen Anime-Serien oder irgendwie sonst was, die dann, wenn du sowas geguckt hast wie Naruto oder Dragon Ball oder wie die Sachen da alle heißen, wo sie sich lang und breit Zeit nehmen, den Gegenüber zu etablieren, mit Flashbacks. Auch mal mitten im Kampf einfach. Genau. Und das ist es ja, das hat Metal Gear ja genauso gemacht, mitten im Kampf, du bist gerade im Endgegner und dann kriegst du ein Codec-Gespräch, wo du 15 Minuten mit deinem Vorgesetzten sprichst, während der Kampf weitergeht auf der anderen Seite. Und das hat eben zwar dem Realismus vielleicht, wenn du darauf Anspruch genommen hast, ein bisschen geschadet, aber dafür bin ich wesentlich involvierter gewesen in diesem Spiel. Und ich kann mich auch wirklich an alle Zwischengegner dann erinnern, wie die etabliert wurden, was sie gemacht haben, dass du einen Vulcan Raven hast, der am Anfang mit dem Panzer dort unterwegs bist und den du mit Granaten dann besiegen musst, oder vorher die Claymore-Minen dann aufsammelst. Oder die ganze Sniper Wolf, auch ein tolles Beispiel, was so. Ja, das war so einer meiner Magic Moments. Einfach so, mir tat das echt leid irgendwie. So, das hat mich irgendwie ein bisschen berührt. Ich habe ja dieses Final Fantasy Aeris stirbt Erlebnis nicht, und das ist mein Beispiel dazu, das ist mein Äquivalent, weil ich eben das nicht hatte. Und die hat einen tief ausgeschnittenen Strampelanzug da gehabt für die Kälte dort auf jeden Fall. Also. ja, komisch, stimmt. Keine harten Nippel. Nee, du hast in der Szene ja auch repräsentativ dann Otacon dabei gehabt, der sich abgeheult hat. Ja, und ich erstmal gleich einnässt. Oder war das in zwei? Nein, das war in meiner eins, oder? Ja, doch, das war Teil 1. Kurz davor übrigens, mein glaube ich, der größte Magic Moments des Spieles für mich, der erste Auftritt von dem Cyber Ninja, wenn er dort im Stealth-Anzug diesen Raum entlang geht und dann nach und nach die Leute alle umbringt, die Soldaten, wo er dann mit dem Schwert die durchtackt. In dem Gang. Ey, das... Oh. Ja. Nope. Ja, nein, ich hab dir nur zugestimmt. Auch krass, man kam doch irgendwie dann auch in diesen Gang rein und es sah halt einfach fies aus. Und du hast einfach nur Tote und Blut an den Wänden überall und du, oh scheiße, wenn ich jetzt hier 5 Sekunden vorher gewesen wäre, wäre ich jetzt komplett abgeschlachtet. Und dann musst du tatsächlich gegen diesen Bastard kämpfen. Ist was passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon 3 Mann umgelegt. Er hat 3 Leute umgebracht? Ja. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth, ist denn noch jemand hier? Wie auch immer, verstärken Sie die Sicherheit für den Chef. jeder Kampf, wo du erwähnt hast vorhin, Marc, die Psycho Mantis-Geschichte, das war natürlich nur ein Detail vom Film, aber jeder Kampf, du hattest einen Gegner, der personifiziert dargestellt wurde, der irgendeinen kleinen Twist, eine kleine Idee gehabt hat, mit der du dann den Gegner entsprechend besiegen oder dann machen kannst. Davon war eben der Ninja auch ein gutes Beispiel. Na, du konntest den, wenn du mit Waffen auf den geschossen hast, der hat die Kugeln weggepackt, der hat gesagt, regel das wie ein Mann, du musst die Waffen wegpacken und den dann im Faustkampf besiegen. Und auch sagst, auch eine gute Idee. Da fällt mir gerade ein, nämlich was für mich eines der schlimmsten Stellen im Spiel war damals, war wirklich Psycho Mantis, weil ich habe es nicht gerafft, mit dem Controller umzustöpseln. Das war halt, wie gesagt, ich habe die japanische Version gespielt, ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Also dass er wirklich meint, ich muss den Controller umstöpseln. Und ich habe den wirklich ohne diesen Schrott besiegt. Das hat wirklich stundenlang gedauert. Ich bin auf dem Boden rumgekrochen und habe wirklich immer probiert, ihm einen zu verpassen, einen Schlag. Und das hat echt unglaublich lange gedauert. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass man das überhaupt wirklich schaffen kann. Das war echt ein Sisyphus-Arbeit. Da musst du mehrere Stunden dran gesessen wirklich, haben. Ja, wirklich. Weil er zieht immer nur einen Schlag, dann also einen Punkt oder so irgendwie von der Energie ab. Das hat echt so lange gedauert. Ich wusste halt nicht, wie ich den sonst hinkriege, weil ich da so oft draufgegangen bin, weil dann schießt er irgendwie die Bücher auf einen rauf oder diese Bodenfliesen, die hochfliegen und so. Und das, da war ich da wirklich am Ende. Hätte es eigentlich, heute würde es ein Achievement geben, wenn man das schaffen würde, weißt du? Ja, für besonders trottelig wahrscheinlich. Ja, für besonders cool, ohne es umzustecken. Ja, aber ich wusste es daheim jetzt halt einfach nicht. Ja, aber eigentlich komisch, dass gerade Kojima nicht an diese Eventualität gedacht hat, dass irgendeiner es vielleicht wirklich ohne Umstecken macht und ihm dann noch irgendwas Besonderes gibt. Ja, und dann hält das Spiel kurz an und sagt, erstmal danke für deine Mühe, du hättest das nicht machen brauchen. Du bist sehr dumm, aber behebe. Ja, ne, Psycho Mantis war auf jeden Fall auch so ein Ding. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, da kam doch noch, oder war das in zwei, vielleicht verwechsel ich es gerade, wo Meryl dann auch benommen ist. Und das ist da, das ist die Szene. Ist auch, ja, okay. Also da ging ja wirklich, da waren ja mehrere Abschnitte wirklich in diesem Kampf, die dann, die zusammen halt ein richtig cooles Erlebnis. Das war nicht einfach nur, er kommt, wir finden die Taktik raus, machen ihn kaputt, sondern das waren so, okay, jetzt mache ich halt was anderes. Und das war schon, hat mir sehr gefallen. Ist klar, dass man diese Leute dann, diese Endgegner auch mehr im Gedächtnis behält und im Herzen, weil man sie in einem langen Kampf getötet hat. Mhm. Man sieht, die Dramaturgie stimmt bei diesem Spiel einfach echt, echt gut. Nicht nur, wie die Endgegner verbaut sind, auch jetzt, wo du Meryl dann dort erwähnst, du hast, bevor diese ganze Chose mit Psycho Mantis dann dort ist, eine lange Phase, wo du Meryl kennenlernen kannst sozusagen. Da ist diese Szene, wo du auf dem Klo dich mit ihr unterhaltest und so weiter und dann beschließt ihr, geht jetzt gemeinsam los und übersteht diese ganze Psycho Mantis-Geschichte und gleich darauf wird sie von Sniper Wolf weggeballert. Ne? Ja. Oh shit. Ja, oh shit. Muss sie erstmal liegen lassen und vergnügt sich dann in irgendwelchen anderen Abschnitten und dann ist sie nachher weg. Führst lange, lange Gespräche über das Codec und lässt sie richtig Zeit. Das ist echt ganz schön dreist eigentlich, ne? Ja. Kojima wusste eben, wo man an welchen quasi Nervensträngen man ziehen muss, um da wirklich Emotionalität aus so einem Spiel rauszuholen. Man muss jetzt nicht sagen, oh, man hat Tränen vergossen oder irgendwie sonst was, aber man hat sich so investiert in das Spiel, dass man sich auch gut dran erinnern hat und auch wirklich dieses Spiel gerne zu Ende gespielt hat und die Geschichte erlebt hat. Ja, wir waren alle seine Puppen. Die Geschichte war auch echt cool, also mit Shadow Moses Island und so, dass man halt, erstmal muss man glaube ich den DARPA-Chef ja da, der dann gleich gekillt ist. Ja genau, es ist ja eigentlich eine klassische Mission, die dann aber irgendwann völlig in den Hintergrund tritt eigentlich. Genau, du, wenn du es als Neuling eben gespielt hast, wie wir erwähnt haben, wie wir alle eigentlich keine große Erfahrung hatten im Metal Gear Universum, es fühlt sich an wie eine normale Infiltrationsmission, ne? Ein Geheimagent geht auf die Basis, in diesem Fall Shadow Moses Island in Alaska, glaube ich, dann eben auch gewesen, wo das ehemalige Team von Solid Snake, Foxhound, ist auf die böse Seite übergetreten und will mit einer Nuklearbombe dann die Welt bedrohen. Und Solid Snake ist der Einzige, der sie aufhalten kann, hat nur eine Nacht Zeit, so weil sonst dann das Ultimatum abläuft, yada yada yada, klingt alles eigentlich fast schon standardmäßig. Nur daraus entwickelt sich dann all diese Backstory, die vorher gegeben hat, wie die Leute, auf die du triffst, das alte Team hier, dann Liquid Snake, dein geklonter Bruder, wie sich es dann ein bisschen später dann dort herausstellt, oder der Cyber-Ninja ist dann Gray Fox, der Endgegner von Metal Gear Solid, von Metal Gear 2 damals gewesen, den du dann getötet hast in Outer Heaven, und jetzt von, ich glaube, Naomi, die hat ihn als als Leiche wiederbelebt und in dem Cyber-Ninja-Anzug gepackt. Und der erinnert sich dann nach und nach im Spiel daran, wer er eigentlich gewesen ist und hilft dir dann im Endgegnerkampf aus. Auch oh, Alter, das ist aber fies, die Szene, finde ich. Die Szene, wo Metal Gear ihm den Arm ablasert. Ja. Wenn ich, am Ende, wo der Cyber-Ninja dann dazu kommt, auch die klassische Anime-Dragon Ball-Mentalität. Deine Feinde werden dann zu den Freunden von später. Und da hast du dir harte Gefechte mit den Ninja geliefert, der vorher, haben wir auch gar nicht erwähnt, die Revolver-Ocelot-Szene, wo er ihm den Arm absäbelt. Ja. Ne? Und dann passiert dem Cyber-Ninja genau das Gleiche am Ende, wenn er gegen Metal Gear kämpft. Das ist alles so vollgestopft mit kleinen Ideen, Momenten, Sachen, die eigentlich sehr, sehr viel in Interesse gebracht haben. Und die Story hat sich nach und nach eben dann, es hat sich die Mythologie gebildet sozusagen für mich und ich denke mal für uns alle, wenn du den ersten Teil gespielt hast. Das hat dann getragen, die restlichen Spiele und all das ganze Universum, das dann gekommen ist, wo Kojima die Antworten und die Fragen dann weiter ausgeführt hat. Können wir in dem Zusammenhang vielleicht auch gleich das andere mit abfrühstücken, also das Remake davon oder dann lieber später? Wollte ich auch gerade sagen, weil bei den ganzen Beschreibungen von den Zwischensequenzen hat man die neuen im Kopf. Von Ryohei Kitamura, die Sachen. Ey, so gut. Der Typ, ich meine, der hat Versus gemacht, der hat ja Azumi, Aragami und hier, wie heißt der, Midnight Meat Train hat er auch gemacht. Hat er das auch gemacht? Das ist auch ein Kitamura-Film? Ja, ist auch ein Kitamura-Film. Okay, wer nicht weiß, wovon wir quatschen, Metal Gear Solid, das Original auf der PlayStation 97 rausgekommen, war natürlich schon damals, weil der Sprung zu PS2 und anderen Konsolen doch schon recht heftig gewesen, sehr schnell veraltet von der Optik her. Nintendo hat damals zusammen mit Konami einen Exklusivdeal gemacht, dass sie ein Remake des Spiels machen, von dem ersten Teil, haben sie es genannt Metal Gear Solid Twin Snakes, wurde entwickelt von den hier Eternal Darkness Machern bei Silicon Knights und die haben quasi die technische Grafikqualität oder die Engine von Metal Gear Solid 2 genommen und da das komplette Spiel nochmal nachgebaut. Was aber gemacht wurde, es war nicht nur ein reines Remake, sondern es war sozusagen eine erweiterte Version, wo das Skript teilweise umgeschrieben wurde und die Zwischensequenzen komplett neu gemacht wurden von Ryuhei Kitamura, einem japanischen Actionfilmregisseur. Und der hat sich dort, also wenn das Original Metal Gear Solid schon sehr over the top war, da hat er sich ordentlich ausgetobt, ohne Ende. Also der Ninja oder der Kampf Ninja gegen Rex und mit dem Hind, dass wir auf den Top Heroes dann rüberspringt dann praktisch und sowas. Also echt, war total wirklich gut gemacht. Also es wurde halt noch länger alles, aber ich kann mich auch mehr daran erinnern, als an die ja wahrscheinlich eher etwas holprigeren PlayStation-Zwischensequenzen. Es gab, was gab es denn alles? Es gab es für die PlayStation, es gab es auf jeden Fall auch für den GameCube. Das Remake gab es nur für den GameCube. Nur für den GameCube. Also später auch noch für die PlayStation 2 raus? Nee. Es gab nur für den GameCube. Genau, es gab es exklusiv für den GameCube. Ist mittlerweile, glaube ich, auch eins der ein bisschen selteneren Spiele, wenn man sich das kaufen will. Das Original gab es für die PlayStation und es gab eine PC-Version. Über Beamcast für Streamcast. Ah, ja, genau. Und die sah echt gut aus mit den Texturen, die waren dabei anders. Du hattest halt so, du hast wie eine Boot-CD und konntest dann auf dem Dreamcast dann das Original PlayStation-Spiel einladen. Gab es, glaube ich, nur von Gran Turismo und Metal Gear Solid und ich glaube noch ein anderes. Tekken war, glaube ich, das dritte. Die drei Teile, die rausgekommen sind. So aber das war nur optisch dann besser. Es war ja nicht. Nee, das war nur optisch besser. Ja, okay, Textur war besser und Auflösung. Aber es war echt interessant. Also du hast quasi einen Emulator geladen in den Dreamcast, der nicht lizenziert war von Sega und von irgendjemand anderem. Und da konntest du das Original PS1-Spiel reintun. Es sah dann ein bisschen grafisch über, also dass sie mehr Filter reingetan haben dadurch. Aber das sind eigentlich die Versionen, die es gegeben hat. Das Remake gab es nur für den GameCube. Für euch, für euer Empfinden, welches Spiel denkt ihr, ist besser? Ist es das Remake oder ist es die Originalversion? Weil da gibt es auch eine sehr zwiegespaltene Meinung darüber. Ich finde das Remake fand ich irgendwie cooler. Also wenn ich das Remake zum ersten Mal gespielt hätte, ohne das Vorwissen des Klassikers, wäre ich abgegangen. Dann wäre mir aus allen Körperöffnungen, wäre mir alles rausgeflogen. Und so habe ich mich einfach nur gefreut bei jeder Zwischensequenz und so und einfach über die Grafik generell. Ich finde, der Klassiker ist cool, der hat natürlich seine Highlights und alles, aber ich bin dann bei einem Remake mag ich dann doch die bessere Optik und in dem Fall halt einfach die ausgefeilteren Zwischensequenzen. Ja. Das einmal, und die haben ja noch vom zweiten Teil, das hattest du, glaube ich, eben auch schon erwähnt, Spielmechaniken übernommen, und zwar dieses am Geländer hangeln und sowas alles, das ist da auch mit drin. Leute wegschleppen und sowas alles. Deswegen fand ich, das war eigentlich natürlich die Urversion natürlich immer noch Meilenstein so, aber ich finde, mit dem GameCube-Teil, da haben sie auf jeden Fall noch einen Zacken draufgelegt und die Zwischensequenzen sind echt so super. Ja, ich würde, obwohl ich den Original-PlayStation-Teil auch wesentlich öfters durchgespielt habe als die GameCube-Variante, würde ich fast schon auch zur GameCube-Version hintendieren. Puristen, jetzt, also, weil da kriegen wir schon auch wieder totale Hassmails, ne? Finden die GameCube-Version total scheiße. Einerseits, weil die durch die Action, durch die neuen Zwischensequenzen mit dem Action-Charakter, die fühlen, dass das nicht ganz Solid Snake entspricht als Figur. Der ist jetzt auf einmal ein Superheld, der von Heinz-Missel zu Heinz-Missel springt. Und diese ganzen Gameplay-Aufwertungen, die dann dieses Ego-Schießen, also aus der Ego-Perspektive schießen, wie beim zweiten Teil mit reingetan haben, dass sie die Spielbalance dann aufbrechen oder kaputt machen. Dadurch, dass du eben jetzt. Da geht das Handy. Snake, isogashii tokoro sumanai ga, big news da. Das war übrigens, Marc, was war das gerade? Das war, der Colonel, der Solid Snake, darüber informiert, dass er Neuigkeiten kriegt. Und zwar ist das die Szene, die war bei der E3, da wurde Smash Brothers Melee vorgestellt, oder Melee. Und da ist ja, im Hintergrund sieht man ja so eine Kiste irgendwie stehen und dann kommt dieser Codex-Spruch und dann springt Snake hinten aus der Kiste raus und vermöbelt dann Mario irgendwie. Wie Snake aus der Kiste kam er dann rausgesprungen. Du und dein SMS-Ton. Deshalb haben wir extra dir gesagt, wir haben alle unsere Handys ausgemacht und haben gesagt, lass deins an. Wenn du nochmal was bekommst, dann können wir davon dann profitieren als Kleingag rein. Nee, kurz zu dem Remake. Also Puristen finden es scheiße, weil eben diese ganzen Gameplay-Elemente nochmal verändert wurden. Ich finde es jetzt nicht so schwerwiegend. Ich habe die alte Version so oft durchgespielt. Ich fand nett, dass du da mal einen anderen Ansatz hast und ich habe auch die neuen Action-Sequenzen begrüßt. Es macht das Original ja nicht non-existent, wenn du das Remake hast und spielst. Also ja, also man kann beides durchspielen, auch gerne nacheinander, dann wird es halt ein bisschen langweilig auf Dauer, aber wenn man jetzt nur wirklich nur Zeit hat für einmal durchspielen, würde ich einfach sagen, wegen der Präsentation ist der neuere empfehlenswerter, da hat man mehr von, gerade wenn man damals nicht gespielt hat und jetzt das nochmal spielen will, dann finde ich, ist der alte halt, dann fehlt dieser Nostalgie-Filter, mit dem man über all die ganzen hässlichen Sachen hinwegschaut. Und dann würde ich da sagen, lieber die neue oder auf YouTube angucken, weil die sind einfach, die sollte man gesehen haben, die Zwischensequenzen so. Ja, die mit dem Ninja am Anfang, sieht aus wie ein Fall, wie ein Fallrückzieher sieht das aus, was er macht und diesen komischen Brocken Gestein da irgendwie zurückschießt auf den Ninja, da sind echt so geile Sachen bei. Ist natürlich echt sehr, sehr extrem übertrieben, aber das passt halt. Das gibt's ja nicht. Da geht schon wieder ein SMS. Jetzt wird's langsam. Wie Kojima, er kann sich einfach nicht kurz fassen mit den Sachen hier. Wer die Originalfassung spielen will, kann mittlerweile auf dem PlayStation Network runterladen, auf der PS3 und PSP dann spielen. Original kriegst du auch hinterhergeschmissen für ein Apple und ein Ei. Bitte nicht im deutschen PSN-Store kaufen, weil ihr dort die deutsche Version bekommt. Es sei denn, ihr wollt einfach den Gag einmal haben und euch die schlechte Synchro aller Zeiten dort anhören. Die PS1-Version ist auch die einzige, die dann synchronisiert ist. Also das GameCube-Remake gibt es nur auf Englisch mit teilweise neuer veränderter Sprachausgabe. Das ist, wie gesagt, mittlerweile ein bisschen selten. Ich spekuliere ein bisschen darauf, weil eben es wird ja gerüchteweise immer wieder angekündigt, dass bald mal irgendwann so ein HD-Set mal kommen soll von Metal Gear Solid 1, 2 und 3. Man hat ja viele HD-Upgrades gehabt in der letzten Zeit. Trilogy, Tomb Raider oder Prince of Persia oder sowas für die PS3 und so eine Disc für, oder demnächst Shadow of the Colossus und Ico und so eine Disc von den ersten drei Metal Gear Solid Teilen, wo du dann endlich mal den anderswo als auf dem GameCube mal das Remake spielen kannst, plus 2 und 3, fände ich auch schon ganz geil. Also vielleicht kommt da ja was. Viele meckern ja immer über diese HD-Remakes und die Remakes generell und dass man eben nur noch was wiederholt, aber man muss es, finde ich, auch eher so sehen wie der Wechsel von VHS zu DVD zu Blu-ray. Wir nehmen halt so unsere Lieblinge mit, so, das kann man halt nicht verhindern, dass man dabei auf den Gedanken kommt, hey, wir machen es nochmal hübscher. Das in die Falle tappt ja auch George Lucas immer wieder. Ja. Oh nein. Aber aber ich finde das schon okay, weil ich will ja diese Bibliothek an Sachen, die man geil findet, gerne auch mitnehmen in meinem Leben bei den Konsolen. Klar heißt das, ich muss dann vielleicht nochmal drauf löhnen. Aber wenn ich da Bock drauf habe, warum nicht? So, dann mache ich das gerne so. Und es beschäftigt Leute. Und die haben dann Geld und können ihre Familien füttern dafür, dass sie ein HD-Remake machen und ich das dann spielen kann. Deswegen finde ich das voll okay. Und ich müsste mir nicht, wenn nicht jeder so wie ich dann ein Hardcore-Sammler oder sowas ist, dann alte Konsolen, alte Spiele dann aufbewahren. Ja, das wird ja irgendwann auch echt übertrieben. Stell dir mal in 20 Jahren vor, dann kannst du halt deinen Fernseher nicht mehr sehen. Eben, ja. Oder du hast gar keine Anschlussmöglichkeiten. Wo soll ich denn das Kabel hier dran tun? An mein Gehirn. Wo soll ich denn da? Du hast wahrscheinlich an dein Gehirn dann nur so einen USB-Slot, ja, und da den ganzen Scheiß dranhängen. Also später, wenn du nur noch im Gehirnfernsehen siehst. Das meine ich. Ja, und wenn du dir nicht leisten kannst, hast du nur so einen wackeligen Skat-Adapter. Ja, wo den du abknicken musst hinten. Das, ah, jetzt habe ich Bild. Ja, Moment, super. Ich muss mich an die Wand anlehnen, damit da noch Druck dann drauf ist. Traurig, dass dann so Menschen zweiter Klasse mit einem Chinch-Anschluss nur. Man kann, ja, man kann die Menschen an ihrem Chinch-Anschluss. Ja, wann hast du dich denn umbauen wert lassen? Naja, das ist ja schon fast Kojima'sche Denkanstöße, die wir ja haben. Listen, kid, I don't have time to wet nurse you or provide you with a shoulder to cry on. You got a problem with your conscience, you take care of it. Don't bother me. Metal Gear Solid 1 war 97 gewesen, hat dann aber ohne Ende eingeschlagen eben, natürlich egal wie es polarisiert hat, es hat sich wie blöde verkauft, ist einer der quintessentiellen PlayStation 1 Titel gewesen, also der gehört eigentlich in jedes Sammel, hat auch jeder damals gehabt, hat natürlich dadurch die Popularität so hochgebracht, dass da ein Sequel eigentlich kommen musste. Ja, das Ende, es gab ja zwei alternative Enden, wo du einmal am Ende Meryl gerettet hast und einmal Otacon gerettet hast. Ich glaube, das Offizielle, so wie die Story vorbeigegangen ist, ist, dass du mit Meryl da rausgegangen bist und Otacon hat sich alleine aus der Basis gemacht, bevor die explodiert ist. Ist ein Sequel in Arbeit gewesen, auch für längere Zeit. Natürlich nicht mehr auf der PlayStation 1, weil die hat sich dann mit der Zeit dann verabschiedet. Aber Metal Gear Solid 2 ist dann in Richtung 2000, 2001 hin entwickelt worden. War damals auch mein Grund, mir eine PlayStation zu kaufen und PlayStation 2 zu kaufen und die umbauen zu lassen. Wo war das Demo bei? Die Demo? Die Demo war bei Zone of the Enders. Ah, okay. Der Trailer vor allem. Alter, der Trailer mit der Brücke, ne? Und jeder hat drüber geredet. Regen, er rennt dann plötzlich los. Durchsichtig und also unsichtbar. Und man sieht halt diesen Filter, den auch der Ninja damals hatte, diesen komischen verwaschenen Filter. Und dann auf einmal wird er sichtbar, schmeißt den Mantel weg und springt die Brücke runter. Und auch so, geil. Er springt so cool runter. Und dann gab es ja diesen Slow-Mo-Effekt. Und dann landet er. Okay, das war sehr gut. Also jeder hat über diesen Trailer geredet, das weiß ich noch. Es kamen Leute, hatten ihn vor mir gesehen, weil sie auf der ECTS oder E3, ich weiß nicht mehr, waren. Ich glaube, einer von beiden. Und die kamen zurück waren wirklich so wirklich, die haben, das war Tage später immer noch über alle Backen gegrinst und erzählt, ey, du musst es sehen, wenn du das siehst. Krass, krass, krass. Und man hat versucht, irgendwie diesen Trailer zu organisieren. Wo kann ich ihn sehen? Ja, vor allem in der Zeit Internet, klar. Am Anlaufen und sowas, aber du hattest dann natürlich auch nicht sowas wie YouTube oder HD-Möglichkeiten, da, also für damalige Zeiten HD in guter Qualität, außer bei irgendwelchen 5 Megabyte MOV-Dateien, die du irgendwo herbekommen hast, dir das vernünftig anzugucken. Es ist eine der wenigen Sachen, du hast es bei Filmen wie bei Spielen gleichermaßen, ein Trailer, der dann so extrem den Nerv trifft bei den Leuten, ja, dass er dadurch eigentlich das Spiel schon komplett verkauft. Das hattest du bei dem Metal Gear Solid 2 gehabt, du hattest das zum Beispiel bei Zelda Twilight Princess, wer sich an diese Pressekonferenz erinnert, wo der Trailer dann veröffentlicht wurde und die Masse in ein Geschrei und Gejohl übergegangen ist und endlich, ja, also wirklich dann orgasmiert hat quasi. Orgasmiert. Man muss es sagen, oder hier Matrix Teil 2 hier, Matrix, was war das? Reloaded, glaube ich, Reloaded ist es gewesen. Der Super Bowl-Spot, der damals gekommen ist, wo auch alle gesagt haben, hast du den gesehen? Wow, unglaublich, wo man alles Gute aus dem Film dann gezeigt hat und zum Glück nicht den ganzen. Ja, ich war damals auch einer von den krassen Matrix-Reloaded-Fanboys, die wirklich nur, also ich mich drauf gefreut habe. Unglaublich. Das war nur noch vergleichbar für mich mit Star Wars. Also einfach diese Vorfreude auf, was, die werden alles auflösen. Es und gibt nur beide Action. Male enttäuscht. Und ja, das ist so wahr, ja. Das ist einfach so wahr. Ja. Genau, Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 hat natürlich vom Trailer her auch den gleichen Effekt gehabt. Zusätzlich noch vielleicht auch vergleichbar mit Resident Evil 4 von das, was ich dort sehe, das ist doch gar nicht möglich. Ja, die Grafik war, ich glaube, die beste Grafik, die man bis dato gesehen hat. Du hast gedacht, ist das gerendert? Ist das Echtzeit oder so? Nee, die haben gesagt, nee, das ist alles Echtzeit. Er schießt in diesem Gang und es sind diese Rohre und da, wo er trifft, strömt einfach mal so nebenbei. Das wurde gar nicht jetzt groß gefeiert, sondern strömt halt was aus. Ach, diese Feuerlöscher, die man abschießen kann, die dann so in den Raum reingehen, ja. Es hatte diese Physik-Engine, ja, und man also so, ich weiß nicht, keine richtige wahrscheinlich, aber schon, man konnte Sachen zerschießen, ja, also Gläser und Flaschen. Genau, Glas, die ganzen Wassermelonen, die dann auseinandergeplatzt sind und physikalisch korrekt dann runtergefallen sind. Ich weiß noch damals, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das wirklich so war, aber ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, PC hat nicht so coole Ego-Shooter, Momente. Und weil da war es alles eben nicht so beweglich, sondern eben noch irgendwie statisch zu dem Zeitpunkt. Heute ist es jetzt ja wieder klar, in Shootern ist es alles so. Da weiß man, dass man einen Körper hat und alles. Aber diese Körperlichkeit, die war damals beim Trailer zu Metal Gear 2, Solid 2, finde ich, mehr gegeben als vergleichsweise in dem Moment bei Shootern. Mhm. Also Und da dachte ich, ey, okay, wir sind den, oder was heißt wir, die Konsolen sind im Moment, den PC ist in ihrer Paradedisziplin tatsächlich was voraus, so. Mhm. Dass es am Ende ein bisschen anders war, aber es wirkte halt diesem Trailer so einfach Wahnsinn. Ich dachte mir, wow, ey, jetzt machen sie auch noch irgendwie. Du hast immer im besten Fall gehabt, so, weil PCs und Konsolen haben sich immer dann, der eine hat den einen eingeholt, dann holt der PC wieder auf und so weiter. Und das war gerade so die Phase, wo du sagen würdest, ey, scheiße, ich glaube, das ist jetzt momentan das Beste, was ich bis dato gesehen habe. Da haben sich PCler auf das Spiel gefreut oder wussten ganz genau, dass es kommt und wie das aussieht, hatten den Trailer gesehen und haben auch Respekt gezollt, dass das schon cool aussieht. Das, ja. Genau. Und der Trailer hat auf jeden Fall schon mal richtig die Erwartungshaltung geweckt. Auch was, da werden wir gleich im Spiel noch drauf zu sprechen kommen, aber die Musik, das Metal Gear Theme ist ja eh schon sehr, sehr ikonisch. Ey, da kriege ich echt mal Gänsehaut. Ich habe das vorhin noch mal ganz kurz gehört und so. Und ich finde, das ist einfach, ich mag sonst keine Scores von so irgendwie Filmen oder sowas, aber das tritt irgendwie mal so alles irgendwie kräftig in den Hintern, was man so kennt. Kojima hat sich einen originalen Hollywood-Komponisten geholt, Terry Gregson-Williams, der, ich glaube, The Rock oder sowas vorher dann komponiert hat. Der also hat auch so das Originalthema gemacht damals, wirklich? Ich dachte, der hat nur dieses neu gemacht für den dritten Teil, für Snake Eater. Nein, der hat das ist ja das Große, dass er das nochmal neu arrangiert hat. Also das, was du hörst, dass die sozusagen orchestrale Version des Metal Gear Solid-Themas, das Klassische, was man kennt, und dort in diesen Trailer dort mit verbaut. Und ich kriege gerade in diesem Moment Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil das Team ist fantastisch. In der Version, wo du dann den spannenden Part vorne dran ist und hinten dann richtig so der Militärpathos losgeht. Ja, das ist echt sehr, sehr gut. Und es dann immer intensiver wird. Man kriegt erzählt, Krieg ist schlecht, aber währenddessen ist man so innerlich, salutiert man, weil die Musik so gut ist. Man fühlt richtig die Flagge, wie sie hochgezogen wird. Genau. Ich hoffe, dass es nur die Flagge wird, aber es ist wirklich ein wenn sie hochgezogen wird, dann also hast du Probleme. Es war aber in Zusammenhang mit der besten Version des Teams, die damals gekommen ist, mit dem Trailer, der fantastisch aussah, wie er geschnitten war, mit den Sachen, die passierten, Solid Snake auf einem Tanker, der mitten im Regen dann dort ein Boot infiltriert, hat eigentlich die perfekte Vorfreude geschaffen. Also ich glaube, das war der beste Trailer, den sie hätten machen können. Und das ist das Wichtige dann, als man das Spiel dann gesehen hat, wie es dann mit der Demo dann gekommen ist, die haben auch alles eingelöst innerhalb dieser Demo, was die Technik anging, weil das Spiel sah wirklich so aus und hat sich dann auch so gespielt. Da war nichts, was nicht eingelöst wurde. Absolut alles war direkt aus dem Spiel, aus einer sehr späten Fassung, scheinbar eine fertigen. Wow, war man echt geflasht. Ja, und genau, du bist gewohnt, dass viele dann eben tricksen. Project Reality? Hallo, was die uns damals verkauft haben, alle als Render, ja, so ziemlich genau so wird es aussehen. Die Donkey Kong Bilder und so, wo man denkt so, ey, das sieht ja super aus. Ja. Oder Road Rash auch auf dem 3D oder sowas. Das ist mein Thema. Ich war kurz davor, dieses Scheißding zu kaufen, weil ich mir so überzeugt war, ja, ey, guck dir doch dieses Road Rash, das eine Road Rash Bild. Das war das Titelbild. Die Videospielzeitschrift. Der scheiß dann immer. Der Motorradfuzzi, der so ein bisschen leicht angelehnter da. Ja, so, ja, und verwaschene Farben, so wie heute, so dieser Blur-Effekt. Blur-Effekt, nachhin die Lichter, so die weggehen. Heute könnten Spiele so aussehen tatsächlich. Ja, traurig, genau, aber damals, also das war bei Metal Gear Solid zum Glück nicht der Fall gewesen. Die haben nicht damit getrickst. Hattest du sonst nur später bei Resident Evil 4 auch gehabt, wo ich auch gedacht habe, das ist nicht möglich, was ich dort sehe. Und das war trotzdem so möglich und hat sich auch geil gespielt. Schön. Von Metal Gear Solid, bevor es rausgekommen ist, gab es eben die Demo, beigelegt zu Zone of the Enders, das die einzig andere große Serie von Hideo Kojima, die er noch relativ aktiv hat, wo es um Roboterkämpfe im Weltall in der Zukunft geht, auch eine ganz, ganz coole und sehr unterhaltsame. Ist ein gutes Spiel, den Trump zu begeistern. Ist auch, wir haben, glaube ich, im PlayStation 2 Cast uns ein bisschen drüber ausgelassen und unter was haben wir denn sonst noch für Genres, die wir nicht richtig klassifizieren können. Und das erste Zone of the Enders ist natürlich eine komplett neue Sache gewesen. Konami hat, um dort die Abverkäufe ein bisschen mehr zu garantieren, eine Demo beigelegt von Metal Gear Solid 2 und diese Demo umfasst sozusagen, heute sagt man, die Tanker-Episode. Ja, das Tanker-Level komplett. Ja, Prolog wäre das dann, genau, oder? Es ist eigentlich der komplette Prolog als Solid Snake. Ich glaube, das Ganze spielt dann so 2 Jährchen nach den Geschehnissen von Metal Gear Solid, ist Snake zusammen mit Otacon zu den Umweltterroristen sozusagen übergegangen versucht dann gegen Atomkraft und so weiter und so fort im Sinne der FDP zu kämpfen. Im Sinne der FDP, genau. Nein, im Sinne der Grünen natürlich. Für das Guido-Mobil. Aber nein, du steigst dann damit ein, unter diesen Voraussetzungen, dass auf dem Tanker dann ein neues Metal Gear-Modell im Geheimen verschifft werden soll und Solid das infiltrieren soll. Und das hat schon mal ein echt schönes Setup. Du hast diesen Sprung von der Brücke mit dem Stealth-Anzug, der dann nicht mehr funktioniert, wo du auf dem Boot landest. Mit diesen... War ja ein super Stealth-Anzug. Und du hältst entweder kein Wasser aus oder leichte Erschütterungen. Also... Ja, aber auch clever gemacht, um so, das war der Metroid-Moment sozusagen. Er hat seine ganzen Kräfte, aber die gehen kaputt und kann dann den Stealth-Anzug nicht mehr benutzen, weil es dann zu leicht gewesen wäre. Aber diese Tanker-Episode, dieser Prolog ist so knapp eine Stunde lang und den konntest du eben komplett spielen und hat dann auch an der Stelle aufgeführt, wo du sagen würdest, oh scheiße, jetzt möchte ich dann weiter wissen, wie es geht mit, bitte? Nein, ich wollte dich ausreden. Man wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und was ich mich gerade frage, die große Überraschung, die nach dieser Episode kommt, die wurde ja natürlich in der Demo nicht vorweggenommen, sondern man hat wirklich sich diesen Moment gegönnt, dann trotzdem, niemanden zu verprellen, weil es war ja dann doch eine Entscheidung, wir kommen jetzt dazu. Sagen wir, am richtigen Moment ausgestiegen, um dort die Spannung auf dem Maximum zu halten und mit dem, was danach gekommen ist, wenn der erste Teil von Metal Gear Solid polarisiert hat, hat der zweite noch viel, viel, viel, viel mehr polarisiert. Ja, ich dachte auch am Anfang, die wollen mich verarschen, was dann auf einmal passiert ist, wirklich, so von wegen, hey, wo ist denn der Kerl hin? Und dann passiert dann was anderes. Ja, im Grunde, führ einmal kurz aus, du hast die Demo gespielt, dann hast du das Original, das originale Spiel gekauft, spielst nochmal den Part, der in der Demo gewesen ist. Solid Snake ist angeblich, also man könnte denken, er ist jetzt irgendwie tot oder sowas, der Tanker ist dann abgesoffen, der neue Metal Gear Ray, der übrigens auch super aussah, das neue Metal Gear Modell. Oh ja, wow. Hab ich bei mir hängen daheim, weil ich so ein altes Produktblatt habe, was so über 3 DIN-A4 Seiten geht und da ist er so als Schematazeichnung abgemalt. Super. Genau. Die Metal Gears, ich glaube, wir hatten darüber nicht ganz direkt gesprochen, einmal kurz zusammenfassen, das sind eigentlich Roboter oder irgendwie so mobile Einheiten, um Nuklearraketen zu verschießen. Genau, sozusagen, dass du nicht eine Station hast, wo du dann Nuklearraketen abschießen kannst, sondern die sind quasi, dass du damit herumlaufen kannst und dann machen kannst und sozusagen kannst dann Kriege starten und so weiter. Aber die sind alle natürlich dann so gebaut, dass die irgendein Vorbild haben. Im ersten Teil war es ein Dinosaurier. Der erste Metal Gear hieß Metal Gear Rex aus Metal Gear Solid und der war auch wie ein großer Metalldinosaurier mit Cockpit, wo die Leute dann drin standen. Und der zweite... Den habe ich ja mal aus Ton gebaut. Den Metal Gear Rex aus Kann ich dir gerne auch ein Bild geben. Oh, sehr schön. Falls sehr du da, ich weiß ja nicht, der Podcast wird ja wahrscheinlich veröffentlicht, dann kannst du vielleicht in den Blogpost so ein Bild reinmachen. Ist doch fertig geworden? Ja, ich habe sogar mal eine Kolumne drüber geschrieben, weil ich den, soll ich das wirklich erzählen? Interessiert euch das wirklich? Ja, bitte. Okay, ja. Dann brauchen wir nur eine Minute. Ich habe den gebaut und es hat 3 Jahre gedauert. Weil ich ich habe so was Mechanisches, was viele Ecken und Kanten hat, das ist irgendwie schwer zu machen, wenn du so Ton nimmst und dann härtest du den und dann feilst du es kantig ab. Aber wenn du was baust und machst die eine Seite flach, dass sie wirklich metallisch aussieht, in der Zeit hast du die andere Seite zerdrückt mit deinen Händen, so muss man sich's vorstellen, dann musst du es halt... Weißt du, backen und irgendwie abfallen, backen, abfallen. Irgendwann ist das alles kantig. Und ich habe für diese ganzen Einzelteile insgesamt wirklich 3 Jahre gebraucht. Und hat es dann fertig und er gefällt mir wirklich heute noch sehr gut. Und dann habe ich mich nicht getraut, den anzumalen. Oh. Weil ich kein Airbrush kann und damals war ich noch jung. Und da war ich wirklich noch jung, so irgendwie, weiß ich nicht, war es mit 17, 18, 19. Und dann habe ich mir einen gesucht, der in Frankfurt irgendwie über Kleinanzeigen, der halt Airbrush kann, und habe das dem gegeben, habe gemeint, hier, malst du es mir an, habe ihm so militärische Flugzeugbilder so von irgendwelchen Bombern und so, von der Farbwahl, dieses tiefe Blau so einfach mitgegeben, meinte, ey, so und so soll es aussehen. Und dann gibt er mir das ein paar Wochen später zurück und er hat es halt wie so ein Spielzeug einfach angemalt mit so blauen, weißen Punkten und es wirkte halt so scheiße. Er hat mir wirklich dieses Ding, worauf ich so lange gehabt habe, hat er mir komplett versaut. Und dann habe ich gesehen, nee, komm, scheiß drauf. Hab's den genommen, war ich bei der Funderation, hab's dann irgendwie ihm gegeben, meinem damaligen Chef, so der ein Kumpel war, und meinte, hier, komm, du kannst hier Airbrush, du malst es mir schöner an, nimm's einfach, hab's ihm wirklich in so eine Tüte geworfen und hab 10 Jahre lang nichts mehr davon gehört, bis ich's dann bekommen habe wieder in Einzelteilen und zu Hause es zusammengesetzt und neu angemalt habe. Also es ist wirklich 20 Jahre nicht, aber 10, 15 Jahre alt ist es jetzt irgendwie, da ich angefangen habe, das Ding zu bauen. Und jetzt steht es bei mir daheim, um die Geschichte zum Ende zu bringen, auf irgendwo halt rum. Und jetzt gefällt es mir auch. Also gut. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe da lange dran gesessen, hab's dann völlig enttäuscht wie so ein Kind, was einem echt nicht gefällt, so abgestoßen und nee, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Und hab's dann wieder aufgenommen in meine Familie und ich fand diesen Metal Gear Rex und finde immer noch eine der coolsten Videospiel-Gegner, die es gibt, weil der wirklich dieses T-Rex-mäßige so geil umgebaut wurde in die Waffenarme und diese kolossalen Beine, wo ich gar nicht weiß, warum die eigentlich so groß sein müssen, aber egal. Ich kenne jedes Detail wirklich, weil ich es halt nachgebaut habe. Jede Ecke, jedes Detail kenne ich aus dem FF von dem Ding. Ich denke einfach, wenn du dann Nuklearraketen dann verschießen musst, dann brauchst du einen guten Stand. Deshalb hat er dann auch breite Beine gehabt. Ja, okay, da hast du natürlich absolut recht. Ja. Also irgendeine Grundidee steckt dann immer dahinter und diese ganzen Designs, nicht nur die Charaktere, also Solid Snake und die Gegner und so weiter. Zeig mal da ja. Ja, guck, ich habe jetzt nur ein Bild gerade davon, aber das hebe ich mir mal auf. Man muss dazu sagen, wenn ich euch das jetzt zeige, fantastisch, die, super. Die schwarzen Linien sind noch nicht so cool, die wollte ich noch weniger, die sind nur so billig geoutlined. Du musst ich bin nie dazu gekommen, das feiner zu machen. Hättest du den bloß nicht weggegeben, hast dir viel Zeit ersparen können. Ja, hatte ich mir viel Zeit, aber ich wollte es nicht versauen, ich wollte es nicht mit meinem mäßigen Maltalent versauen und dieser Typ hat, ich wünschte, ich hätte ein Bild gehabt, wie das vorher aussah. Ich habe natürlich nie ein Bild davon gemacht. Aber ey, ihr müsst euch wirklich das billigste Kinderspielzeug aus der Hölle vorstellen. Und das hatte so viele Details, so reingeritzte Sachen, Metallstrukturen und einfach durchgemalt. Einfach gepumpt. Ja. Einfach mal drüber gehauen. Deswegen hat er jetzt auch viel weniger Details als am Anfang. Naja, jetzt höre ich aber damit auf. Metal Gear Ray. Metal Gear Rex vorher gewesen. Rex Metal Gear Ray. Alles Designs von Yoji Shinkawa. Das ist der Metal Gear Solid Designer. Also der hat, man sieht es ja an den Covern, an den Artworks, an den Ingame-Sachen, an den Metal Gears, an den Charakteren, ist auch ein ganz, ganz, also hervorragender Designer und hat sich eben die Metal Gear Rexes und Rays und so weiter ausgedacht. Wobei, wo der Rex aus dem ersten Teil schon so ein geiles Design gewesen sind, fand ich aus dem zweiten Teil die Metal Gear Rays, die so eine Mischung aus, ich weiß nicht, ein bisschen Manta, glaube ich, plus man kann es. Hat halt Arme und Beine sozusagen. Das war immer das bisschen das Komische. Genau, er konnte diesmal jetzt, also er war wesentlich gelenkiger als der erste Metal Gear Rex und konnte dann auch dementsprechend, glaube ich, teilweise hochspringen und fliegen. Im Grunde wie ein Roboter, aber natürlich dann doch nicht, weil es war alles sehr rund, so halbrund, oval und konnte halt, weiß ich nicht, unter Wasser, auf Land. Das war einfach die perfekte Abschussrampe für Atomraketen, aber das war schon fast mehr so wie der Aschenbecher. Das hat halt jeder von den Metal Gears so, ja, kann Atomraketen verschießen, aber hat außerdem noch tausende andere Sachen, ja, das war ja irgendwie das Geile daran. Im Grunde geht es eben bei Metal Gear Solid 2 los, dass du auf diesen Metal Gear Ray triffst und auch dort das Schiff untergeht und Solid Snake anscheinend tot ist. Aber dann geht es dann weiter, genau wie im ersten Teil auf einmal. No, also das Spiel geht dann los, du bist auf einmal wieder in einem U-Boot, das dich dann daraus verschießt und du kommst an in einem Unterwasserhafen und du denkst, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Kommt nicht der lustige Snake dann als Charakter heraus, sondern ein blonder Jüngling mit wenig Klamotten an und mit dem Namen Raiden. Namen. Nicht Twix, sondern Raiden diesmal, ja. Nee, Jack, glaube ich, war sein Codename. Jack heißt er richtig. Und dein Codename ist Raiden. Genau, im Grunde Solid Snake ist wohl nach dem Intro gestorben. Man sieht es jetzt nicht, aber ich mache Anführungsstriche. Ist gestorben nach diesem Intro. Soundeffekt. Ich wusste nicht mehr, wie das vorhin ging, deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Ja. Wee, wee, wee, wee. Ja. Und Solid Snake ist tot, also brauchen wir einen neuen Helden, der die nächsten Metal Gear Missionen macht. Und warum auch immer erinnert das Ganze an das allererste Metal Gear, also direkt wieder landen mit dem U-Boot auf der Unterwasserstation, da ist ein Aufzug, mit dem man hochfahren muss und so weiter und so fort. Nur, dass man jetzt nicht eben Solid Snake spielt, sondern ist eine andere Mission. Es findet so 2 Jahre später, glaube ich, statt. Also die ganze Tanke-Geschichte war 2007 gesetzt und das jetzt hier 2009. Man ist auf einer großen Ölplattform diesmal und dort ist eine weitere Terrororganisation, die ich den Präsidenten der USA anführt hat und droht ihn umzubringen. Ja, natürlich. Entschuldigung. Ich hatte es gerade wieder vergessen. Ja. Das ist so dumm. Ja, ja. Die beste Szene mit dem Präsidenten im Spiel, wo er Raiden an den Schritt greift und sagt, du bist ja ein Mann. Kannst du dich daran erinnern? Ja, aber wer greift Raiden in den Schritt? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja doch, ich glaube, ich kann mich erinnern. Präsident Johnson. So you're finally here. You've been expecting me? What are you... What the... You're a man? Yes, sir. I see. Solid wurde ersetzt durch Raiden und mit ihm bestreitet man eigentlich auch den Rest des Spieles. Ja? Raiden ist eben vom Charakter her, wenn du Solid Snake als so typischen bisschen 80er Jahre Actionhelden, dann nimmst du sehr, sehr inspiriert eben vom Look her von Snake Plissken, damals der Charakter von Kurt Russell aus Die Klapperschlange. Das ist ja quasi Solid Snake als Videospielversion und auch dieses typische... Ja, auch die Augenklappe, also komplett eigentlich. Genau, Augenklappe plus das Gehabe, die tiefe Stimme. Also natürlich ist Solid Snake hat natürlich keine Augenklappe, aber dieses Big Boss Ding. Genau. Aber er ist sehr inspiriert von dem Look her gewesen und auch von der Art des Charakters. Es war eben so ein 80er Jahre Arnold Schwarzenegger, Kurt Russell, Bruce Willis-mäßiger Actionheld und auch richtig, der wirklich Mumm in den Knochen hat und so weiter. Raiden war, um es mal ein bisschen gewählt auszudrücken, war ein bisschen eine weinerliche Rookie-Bitch. Ja, der hat bei allem nachgefragt immer. So, aber ja, eigentlich ist es ja ein knallharter Killer-Charakter, wenn man es mal so innerhalb der Geschichte eigentlich darstellt. Aber der sieht da aus wie so ein Emo, androgyner Charakter ein bisschen mehr. Er ist halt nicht männlich, er ist einfach das Gegenteil davon, von der reinen Optik jetzt, ohne dass ich das wertig finde, aber das ist ja auch eindeutig, das ist doch genau die Emotion auch, die Kojima wollte, oder? Ich meine, genauso wie später noch rauskommt, da werden wir sich auch noch reden, dass der Anfang ja auch ein bisschen so ähnlich ist wie Metal Gear Solid 1, dass man denkt, hey, das kenne ich doch, das hat ja auch alles noch Sinn. Das hat Sinn, oder ja. Ob Sinn ergibt, weiß ich jetzt nicht, aber es hat einen Hintergrund. Es hat einen Hintergrund, genau. Man hat sich was dabei gedacht. Und glaube ich, natürlich hat man sich auch so dann, finde ich, bei diesem komischen Charakter was gedacht, dass es eben so wie, ich kannte mal, also Hannes von Giga, der war großer Star Wars Fan und der war immer der Überzeugung, ich bin der Meinung, er ist komplett, liegt falsch, aber er war der Überzeugung, dass George Lucas so intelligent ist, dass er Jar Jar Binks eingebaut hat, um quasi Toleranz gegenüber anderen Rassen und Aliens aufs Korn zu nehmen, weil ihn ja, er wusste ja, dass alle den Scheiße finden würden und es geht ja auch um, weißt du, Darth Vader ist ja wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Rassist, universeller Rassist oder er kam dann mit so Theorien, wo ich denke, das ist nee, Alter, du versuchst dir das gerade einfach nur schön zu reden, ja. Naja, und da war es anders. Also da war es eindeutig, dass sich was dabei gedacht hat. Ja, er hat sich irgendwas dabei gedacht. Ob es genau das ist, was wir uns alle dabei gedacht haben, ist immer ein bisschen schwierig. Im Grunde war es ja da, es hat ein Abenteuer oder quasi das Gameplay vom ersten Teil ein bisschen wiedergespiegelt mit einer Mission, die man ausführt. Plus du musst über die ganze Station oder über die ganze Ölplattform dann gehen und Bomben entschärfen und so weiter. Also ein bisschen ähnlich dann gelagert wie im ersten Teil, was du da alles gemacht hast. Raiden selbst war natürlich, was vielen Leuten eben angegangen ist vom Charakter, eben dadurch, dass er wirklich als Rookie, als Anfänger hingestellt wurde. Das war seine allererste Mission offiziell. Hatte dazu, was auch noch nicht gerade vom Vorteil gewesen ist, um da den männlichen Eindruck entstehen zu lassen, immer nur seine Freundin am Codec und nicht den Colonel hauptsächlich. Das auch noch. Was für ein Militär schickt so die Freundin von dem Superhelden. Ja, macht das zusammen jetzt einfach. Also genau, ganz im Ernst. Du müsstest dir denken, wer plant sowas, dass er sagt, okay, ich schicke, der Präsident ist kurz davor von Terroristen umgebracht zu werden. Die haben ein Ultimatum gestellt, wir schicken den erstbesten Rookie dann dorthin und setzen ihn seine Freundin dann ans Ohr, die dann ihre Beziehungsprobleme über Codec dann austragen. Kannst du dich noch erinnern, warum hast du nicht Tschüss gesagt, als wir uns am Freitag nicht mehr gesehen haben und dies und alles? Also das wurde auf einmal anfangen. Das war wirklich komisch. Also, oder? Sehr komisch. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No. No. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Eben, und ich glaube, das ist ein Faktor, der viele und der mich auch ein klein bisschen damals abgefuckt hat, aber ich bin nicht so negativ der ganzen Geschichte eingestellt gewesen, weil ich war beim ersten Metal Gear Solid, muss ich sagen, auch ein Fan von dem Gameplay her aus. Und mir hat Spaß gemacht, diese ganze Stealth-Geschichte und das quasi, ja, fast schon ein bisschen Pac-Man mit Sprachausgabemäßige, dich dann so da entlang zu hangeln und zu ballern. Und ich habe auch gerne die VR-Mission gemacht und so weiter. Und ich fand rein von der Mission her und dem Aufbau und den Spannungssachen, Metal Gear Solid 2 war eigentlich ein ganz, ganz cooles Spiel gewesen. Ja, also ich habe mich da auch dran gewöhnt, an Raiden. Also Raiden hat für mich das nicht so dann auseinandergebracht, oder ich fand, es war eine interessante Abwechslung. Natürlich habe ich auch immer gedacht, wann kann ich denn Solid wieder spielen? Und der war ja auch verbaut als... Genau, als Cameo. Er taucht auf, er nennt sich ja auch irgendwie Plissken und es ist so... Zwinker, Zwinker. Und es ist wirklich so, man sieht es halt sofort, dass es halt Solid Snake ist. Ja klar, wer soll es denn sonst sein? Aber man erwartet, ich habe... Ab dem Moment, wo man ihn trifft, auch erwartet, dass ich jetzt bald mal wieder als er spielen kann und es vielleicht wie in Resident Evil 2 ist, dass man so hin und her wechselt oder so. Nee, arschgeleckt so, einfach nicht, ja. Oder? Du, hat man Plissken gespielt? Nee, keine Sekunde mehr. Du spielst ihn gar nicht du mehr. Du triffst ihn halt immer wieder mal. Du triffst ihn dann wieder gegen Ende hin. Also innerhalb der Story ist er erstmal in Camouflage, versteckt an der Seite, dass du immer noch nicht sehen kannst, ist er es oder ist er es nicht, aber natürlich ist er es. Und vor allen Dingen, er ist ja dann auch als Soldat dann später einfach immer, oder er verkleidet sich ja mal als einer der, er ist quasi der coolere Spion, also eigentlich, er macht eigentlich die Infiltrationsarbeit, ja, die richtig coolere. Genau, und er spielt dort nicht den Hauptspion sozusagen, sondern er ist eigentlich nur einer, er ist einer von vielen, ein Teil eines Teams, der Einzige, der überlebt hat, den Übergriff mit Vamp dort, stimmt, der, Vamp. Der alle kaputt ausgesaugt hat. Auch wie geil die ganzen Zwischengegner auch wieder eingeführt werden und so, jeder kriegt so seine eigene Exekutions-Cutscene, wo man eben sieht, was er alles kann, oder man sieht ihn noch reden und kriegt so seine Einstellung mit und so, und dann weiß man, okay, mit dem muss ich irgendwie wahrscheinlich gleich irgendwie kämpfen. Und bei manchen wie Vamp dauert es dann noch länger, das ist echt super. Ja, du hattest ja ähnlich wie beim ersten Teil eben wieder eine eigentlich sehr interessante Riege an Bösewichten. Ich fand, da hat schon ein bisschen angefangen so, ich konnte mich nicht, sagen wir, hundertprozentig hinter alle als Charakterdesign dann hintersetzen. Vamp als lebendiger Vampir sozusagen, der Leuten das Blut aussaugt und irgendwelche geistigen Kräfte hat, der war schon ganz cool. Alleine die Szene, wo er übers Wasser läuft, als du dann mit dem Snipergewehr die Schwester von Otacon beschützen musst. Emma, das ist so, ne? Emma, genau. Auch ein ganz großer Punkt dann später dran. Aber er will ja auch immer sterben, und er ist ja auch immer so. Oder ist doch auch, wo er diese Kugel nicht sich aus dem Kopf pullt, oder war das, verwechsel ich da gerade was? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen später, aber du schießt ihm auf jeden Fall. Er will auf jeden Fall, dass man ihn erschießt zum Beispiel. Genau. Und das stellt sich ja alles später oder wird in Metal Gear Solid 4 nochmal festgelegt oder gezeigt, warum das... Ja, da verwechsel ich, glaube ich, jetzt nehme ich was vorweg schon. Was da mit ihm passiert ist, aber ich finde, außer Vamp, so die anderen Designs, der fette Kerl mit den Rollschuhen war ein bisschen merkwürdig. Stimmt. Oder auch, wie hieß nochmal die dunkelhäutige Blitzkönigin oder sowas. Das war der erste Endgegner, war das? Genau, ne? Die gesagt hat, erschieß mich. Ja, Fortune Raven, glaube ich, hieß sie oder sowas. Oder Fortune irgendwas. Die so leidet. Genau, du konntest sie nicht mit Kugeln treffen. Wenn du auf sie draufgeschossen hast, als ob sie so ein Schild gehabt hat, der alles so weggemacht hat. Und da gab es auch eine große Hintergrundgeschichte. Sie ist damals, ihre Familie ist gestorben, weil sie die Einzige, die überlebt hat und kann nicht sterben. Und genau, so weiter, weil einfach und diese Kugeln sie nie treffen. Um es mal kurz zu fassen, jetzt, aus welchem Grund jetzt, ich glaube, ja, Tisch oder so, irgendwas war es da. Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber also, was für ein Schicksal. So, sie kann, anstatt dass sie irgendwo runterspringt, aber gut, ja. Die einzige Todesanwendung, dann, die sie richten kann, ist, irgendjemand muss auf mich schießen. Ja, du hast mich schon wieder nicht getroffen. Verdammt. Oh. Deswegen bringe ich dich jetzt um. Genau, genau. Aber lass dir ruhig nochmal Zeit für 15 Minuten Code gucken. Also ich war zu lange ja, nochmal. Ja, ich warte hier. Dim. Da kann man was zu drehen. Das nachstellen, wie das so eigentlich sein muss, wenn der eine die ganze Zeit im Codec so 20 Minuten hängt. Oh, ey, ich bin hier, hallo. Ich blitze schon. Der wildeste Kampf, das Handy klingelt. Moment, ich muss nochmal rangehen. Ganz kurz. Ja, ganz kurz hier. Und jeder im Metal Gear Solid Universe versteht das auch. Also so, ja, okay, ja gut, mach halt. Von den Charakteren hier, ich fand, die waren ein kleines bisschen schwächer dort, aber haben eigentlich, so wie es von der Story her verbaut war, lass uns mal auf den Punkt dann hingehen, es gab, war ja Absicht, dass alles so an Metal Gear Solid 1 erinnert hat, nur mit dem anderen Charakter in der Hauptrolle. Im Grunde hätte ich das dann damals einen echt guten Twist gefunden, weil die ursprüngliche Geschichte, mal sehen, ob ich das noch vernünftig zusammenkriegen kann, ist, es soll nur so aussehen wie Metal Gear Solid 1, weil diese ganze Mission, die dort ist, eigentlich nur eine Art Trainingsmission dann ist. Trainingsmission, ja. Ja, sozusagen, die Training, um den perfekten Agenten zu schaffen. Auf der Basis der Erfahrung von Solid Snake. Genau, Solid Snake in Shadow Moses Island ist sozusagen der Prototyp dafür gewesen. Guck mal, wie der diesen Konflikt gelöst hat. Ja, wir wollen weiter Agenten so erziehen, wie wir sind. Er hat sich als Kiste verkleidet. Wir brauchen unbedingt, weißt du, hochtechnisierte Trainingseinrichtungen, die Leuten das beibringen. Entschuldigung, aber... Naja, aber ja, er war ja schon der. Genau, und der Grundgedanke war, so eine weitere Situation zu schaffen, wo man einen neuen Agenten reinschickt, der dadurch vom jungen Spund zum erfahrenen und gesetzten Superagenten dann werden mit soll. Mit seinem Codenamen Agent FedEx. FedEx. So die Adresse zum Endgegner, bitte. So transportiert. Oh, das wär so lustig. Ja? Also einfach, ich klebe das andere Stelle. Okay, wir haben das vor der Tür gefunden. Wir bringen das mal rein. Bringen wir mal besser hin. Ja, eigentlich soll das Ganze eben dann erinnern, deshalb war das auch ein schöner Aha-Moment, wenn du dann so weit angekommen bist, wo die dann erzählt haben, oh ja, es macht total oder es ergibt total Sinn, dass die Struktur sehr ähnlich wie bei Metal Gear Solid 1 ist, dass du wirklich am Anfang dort unten landest mit dem U-Boot, dann auch diese Gegner hast, die teilweise ähnliche Namen haben, wie die vom ersten Teil mit Raven und Vamp anstatt was anderem und so weiter, und die du dann bekämpfst, du hast dann nebenbei Storys, die dann weiter ablaufen. Der Aufzug-Moment ist doch auch drin, oder? Wenn ich ja, mich jetzt genau. Das ist das erste Mal, wo du Raiden dann siehst. Er hat ja so eine Atemmaske dann auf und lange Haare. Du erkennst eben nicht genau, wer das dann sein soll. Und dann mit dem Aufzug-Moment, anstatt da, ich glaube, Solid Snake hat seinen Wasseranzug da weggemacht und dann drunter sein anderes gehabt. Er hat Raiden die Maske weggemacht und kommt dann hoch in die Sonne auf der Plattform. Wo man die Vögel erschießen kann auch. Genau, also sehr gemein, aber man kann das betäuben machen. Auch, man kann sie nur betäuben. Dann haben sie kleine Schlafsymbole, wenn ich mich recht erinnere über ihn. Doch, man kann die einfach, dann haben die auch dieses Schlaf-Z. Ja, genau. Z. Man kann nett und gemein sein. Ganz kurz, Mini-Geschichte, habe ich auch schon mal erzählt, ich fasse deswegen ganz kurz bei. Bei Giga war es so, dass da der, ich weiß nicht mehr den Namen genau, wer das jetzt war, aber der PR-Sprecher von Konami war da und hat darauf bestanden, weil man damals halt mit Gewalt und so halt vorsichtig sein musste, dass wenn das gespielt wird, man nur mit der Betäubungsknarre schießen darf. Ja. Und das war schon irgendwie, er war wirklich sehr beharrt darauf und ich weiß noch, wie ich war, ich habe nicht teilgenommen an der Geschichte, aber ich habe mir das halt angeguckt und der Moderator versuchte halt immer irgendwie eine andere Waffe auszupacken und schnell noch irgendwie jemanden zu erschießen, aber es gab immer Diskussionen, dass man das nicht machen darf und sollte. Also live dann natürlich, weil ja, es war ja Giga. Ja. Ey, du weißt absolut, naja. wie ich glaube, Konami musste da auch nach dem Fiasko mit der ganzen Synchro-Geschichte von damals, da haben die PR-mäßig nochmal extra aufpassen müssen. Dass keiner Böses darüber spricht, ja, über das genau, Spiel genau, auch, man alles gut findet. Eben bloß alles gut finden. Du musst ja sagen, wir haben hier das beste Spiel aller Zeiten hingelegt und so weiter und so fort. Ja, kleine Möwen mit Zs über ihren Köpfen, das finde ich schon gut. Also, dass man auch daran gedacht hat. Ja, also, es ist weiterführend von der Grundideologie des ersten Teils eben, dass da so viele kleine Details drin stecken und Sachen, die du entdecken kannst, jetzt auch erweitert eben durch neue Gameplay-Elemente, die gewesen sind. Wenn ich meinte, ich mochte das Gameplay des ersten Teils, der zweite hat das Gameplay genommen, hat eine ähnliche Struktur durch die Story gehabt, die ja einen Grund gehabt hat angeblich, ne, dass es eben so eine Trainingsmission war im Sinne von dem ersten Teil, wie so eine Art aufgewertetes Remake fast schon unter anderen Gesichtspunkten gehabt und hat durch die Ego-Perspektive, durch weitere Geschichten, durch die kleinen Details, dass du mit dem Betäubungsgewehr die Tauben wegschießen kannst und 3,5 Milliarden Sachen, die du entdecken kannst, diese fliegenden Sentinels, die oben in der Luft nochmal sind, die du jetzt auch direkt dann ausschalten kannst, gab es im ersten Teil zwar auch zu einem kleinen Teil, aber dort war es auch ein sehr großes Element, wo du dann die Brücken zwischen den einzelnen Waben, diese Verstrebung, wo man rüberläuft. Genau, die waren immer bewacht, ja. Genau, die waren immer bewacht, mal in der Luft, mal so, mal so, mal so, oder waren dann mal durch irgendwelche C4-Minen dann verplombt, ne, und die musste dann mit dem Wärmesuchgewehr oder irgendwie dann. War so ein bisschen vom Aufbau, erinnert es mich gerade an so einen Zug, also so dieses. Genau, so, weißt du, Abteil für Abteil ist man durchgegangen, und zwischen denen war auch noch ein bisschen Verbindungsaction. Ja. War aufgebaut wie so ein Fünfeck oder Sechseck, glaube ich. Ne? Wenn du von oben geguckt hast, ich habe gelesen, dass das auch weiter mit Absicht sein soll, weil es dann aussieht wie so ein Molekül, ne? Wenn du das von weiter oben dann anguckst. Ach, das ist ja dieses, das war ja auch schon im Intro, diese ganze Bildsprache. Auch ein super Intro vom Zweier, muss man auch mal sagen. Ja, genau. Das Intro zusätzlich zu dem Trailer, der gekommen ist, da hat Kojima, glaube ich, auch sogar ein professionelles Intro-Team da geholt, der die, ich glaube, sogar auch die Matrix-Trailer geschnitten hat. Stimmt, das wurde zumindest damals gesagt. Also vielleicht haben die auch nur, sind das andere Leute, die das Matrix-Intro geschnitten haben oder so. Aber, auf jeden Fall kamen da auch Sachen dabei und das ist so eine Thematik. Nee, wollen wir die Heizung aufdrehen oder ist hier, okay. Ja, ich finde es ein bisschen kalt hier. Es zittert. Wir können ja gerne, dreh sie ein bisschen auf gerne. Wir wollen ja hier uns. Ich komme direkt aus Kapstadt, aus dem Urlaub. Ich war vor 3 Tagen noch im Urlaub. Ich habe es gerne warm. Ja, ja, für uns im Vergleich ist deine Kapstadt-Wärme strahlt noch an uns ein bisschen ab. Deshalb, für dich ist kalt, für uns ist es okay, einigermaßen. Ja, ich bin auch endlich mal der Braunste von uns allen hier. Was nicht besonders schwer ist für uns Kellerkinder. Ja, das stimmt. Ja, du bist eher rot, er ist einfach weiß. Ich bin einfach weiß, der weiße Grieche, den man findet. Gestern war noch braun, hast du es gesehen, ne? Ja. Seht die nächste Sendung in Wonderland, die ist bis dahin schon ausgestrahlt. Nee, die wird, glaube ich, am Tag darauf ausgestrahlt. Uiuiui. Ja? Vielleicht sollten wir nicht so viele Leute darauf aufmerksam machen. Nee, vielleicht nicht. Je weniger, desto besser. Ja. Was ich zu dem Gameplay mal kurz, um das einfach mal so aufzugreifen, das Demo fand ich halt total super mit dem Tanker, die ganzen Sachen, die man machen konnte, Leute im Spind verstecken, Leute irgendwie greifen, wegschleppen. Über die Reling werfen. Genau, so eine Sachen. Und das fand ich so cool und krass und dass es wirklich aber auch eingebunden war, dass man es wirklich nutzen muss. Und was mir im späteren Spiel ein bisschen bitter aufgestoßen ist, neben dieser ganzen Reiden-Geschichte, gut, kann man jetzt diskutieren, ob das okay ist oder nicht, aber dass diese ganzen Gameplay-Elemente nicht mehr so relevant waren, wie sie bei dem Tanker-Level waren. Du konntest das alles noch machen, aber es war nicht unbedingt zwingend, um vorwärts zu kommen in der Geschichte. Und das fand ich ein bisschen verschenkt einfach, dass man wirklich diese ganzen coolen Ideen gar nicht mehr benutzen musste. War irgendwie, Aber was kam denn zum Beispiel nach den Waben? Also was war denn in den einzelnen Waben drin? Das war doch so typisches Steuerungsgeräte und große Räume und Lagerräume und Kisten. War alles vor allem ziemlich ähnlich aufgebaut. Also ich fand, man hatte da einfach vom Visuellen nicht so viel Abwechslung wie in dem anderen Spiel. Das meine ich. Es war irgendwie, also dieses Boot war einfach zum Beispiel einfach, ich weiß noch zwar bei diesem ersten Endgegnerkampf oder Zwischengegnerkampf, da sind diese Planen und dann werden die weggeweht und man hat halt Wasser um einen rum, also Regen und Wind, das war einfach irgendwie ein cooles Setting. Also, und das war schon sehr maschinell und sehr Gänge und dann eben Rohre und so. Und das, da hätte man später, finde ich, noch ein bisschen die Abwechslung durchaus reinbringen können. Alles gelb-braun. Als dasselbe, ja. Ja, es hat. Also da haben andere Metal Gears mehr Abwechslung geboten. Ja. Auf jeden Fall jetzt allein der letzte zum Beispiel, der war ja dann doch, glaube ich, am umfangreichsten von den Settings her. Es ist auch der letzte, also Metal Gear Solid 4 ist auch der einzige, der wirklich auch hin und her springt in den Locations, teilweise unterschiedlichen Kontinenten dann immer spielt. Der zweite ist wirklich am uniformsten vom Look eben her. Du hast auf einer Ölplattform eben nicht so viel Abwechslung, die du machen kannst. Du hast mal eine Kombüse, mal einen Lagerraum, mal gehst du nach unten hin. Ich fand, was sie daraus gemacht haben, war aber ganz schick. Alleine die eine Stelle, wo du unter Wasser schwimmen musst, die mit den Bomben, die dort hingelegt sind, wo dann eine von den Bürokomplexen dann unter Wasser dann gesetzt wurde und du dann durchschwimmen musst und dann Schränke dir da entlang dann vorbeischwimmen und alles drum und dran. Ey, wir müssen mal einen Podcast machen über Unterwasserspiele. Also so unter Wasser, sowas wie Deep 4 oder so, weil ich zum Beispiel sehr geil fand. Oder es gab ja noch ein bisschen mehr, aber... Sag nicht Echo, sonst krieg ich das kalte Gaus. Nee, Echo auf den Dreamcast ist mein schlimmstes Horrorspiel. Ja. Keine Delfin-Spiele. Nein, ich meine die Dreamcast-Version davon. Hast du die mal gespielt? Nee, ich habe Echo nie gespielt, ich bin stolz drauf. auf dem Dreamcast ist da quasi ein Ego-Schwimm-Horror-Adventure draus geworden. Ja? Mich kann kein Resident Evil und kein gar nichts mehr bei den Spielen jetzt hier schocken, aber wenn ich dort als Delfin unter Wasser bin im Trüben und ein riesiger Hai angeschwommen kommt und mich dann beißt, oh, kriege ich heute noch das kalte Grausen. So ist das ganze Spiel aus dem Echo. Oh, aber wir werden den Podcast irgendwann machen. Wir werden den irgendwann unter Wasser werden wir ihn auch machen. Und, ja, sehr gut. Hast du schon Erfahrung mit, ne? Ja, das BioShock. Geht gar nicht, ey. Achso, ja stimmt, BioShock-Moderation. Noch nie hat Reden so wehgetan wie da, wirklich. Ich kann, unter Wasser reden, das geht voll auf den Kehlkopf. Die Snake-Nummer, nie, was war das, wo du im Dings, im Tümpel da warst? Achso, ja. Wo du keine Luft mehr gekriegt hast beim Reden. Ja, es war wirklich so kalt. Man kennt es ja, wenn was so kalt ist, dass man keine Luft mehr kriegt, so. Ja, Metal Gear. Ja, und einmal musste ich rauchen. Für dich, Gregor, für deinen Dreh musste ich rauchen, eine Zigarette. Ach ja, stimmt, genau. Aber du musst es ja nur so tun. Als, ja, naja, aber tu mal so. Also, schön auf Lunge gezogen gleich. Ne? Nein, Menschen. Wir haben dir die Furchen schon reingeschminkt ins Gesicht vorher. Das stimmt. Die Rauchfurchen. Erstmal vorher zwei Stangen schnell abfeiern. Vor dem Dreh. Nee. Nein, es war nur eine Zigarette. Aber ein Level kommt doch noch nachher, die Geschichte mit New York kommt ja noch. Das ist das Einzige, wo da nachher noch mal ein bisschen Abwechslung drin ist. Ja, also im Grunde, wir haben ja gesagt, die Geschichte wurde dann so hingelegt, dass es hieß dann so kurz vor Ende, nein, das ist eine Simulation, die so dann ungefähr sein soll wie der erste Teil. Ja, da machst du jetzt schon ein ganz schönes Fass auf. Ist ja eigentlich dann schon das Ende, so wollen wir... Ja, aber ist denn vorher noch was? Nein, wieso? Weil du meinst, wir wollen durchkommen? Das sowieso, klar. Wenn wir uns dann wie Kojima auf jedes kleine Detail dann hier gestalten, was es angeht, dann sitzen wir übermorgen dann doch an allen einzelnen Spielen. Im Grunde, ich hatte ja ein bisschen ausgeführt, die Geschichte sollte eben angeblich so sein, dass da der Twist am Ende kommt. Nein, es war eine Simulation, die das gewesen ist. Natürlich kommt da noch 15 andere Twists dann hinten dran, dass es dann doch nicht so ist. Und dann fängt das Programm, aka der Kernel, an rumzuspinnen, wo man dann erst mal merkt, wie bitte? Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are you? Masaguchi, Kino Nobibashi, Takayama, Ugusumore, Suzumi Gatari, Tada, Yorano, Ichinotori, Umino, Yamashika, Sasabe, Afutai, Tokudai, Miyokenguchi. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw Space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. Ja, es war so strange einfach. Man hat halt, okay, man hat mitgekriegt, das ist kein Mensch, sondern irgendwie ein Programm, was mir vorgegaukelt hat, es wäre ein Mensch. Aber in welchem Zusammenhang das zu der Trainingssituation, in der man sich befindet, steht, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also die ganze Situation ist quasi Training, also fiktiv, auch der Colonel. Ja. Also, irgendwann wusste ich es nicht mehr. Und irgendwann heißt es auch, deine Freundin ist nicht, du bist nicht sicher, ob es dann deine echte Freundin ist oder ob sie es ein Programm ist oder ob sie mit dir dann, ob sie gezwungen wird, mit dir zu reden und ist sie schwanger, ist sie nicht schwanger und dies und jenes und alles. Wenn wir uns jetzt wirklich im Detail versteifen würden, ich glaube, das kriegt kein Mensch zusammen. Ja, die mit den Lalelu auch und so, ich habe es nachher irgendwann nicht mehr gerafft, das fand ich total schlimm. Also ja, ich, das waren halt die, über die man quasi nicht redet oder so. Da so hat man stattdessen immer Lalilulelu gesagt, oder? So habe ich das verstanden. Oder heißt, die heißt so. Im Grunde war es so, weil das weiß ich noch, das sind ja die, nicht die Prophets, die Patriots. Achso, sind das echt nicht die Philosophers? Ich weiß es nicht, auch nicht. Ey, ihr müsst euch gerade zuhören, das ist wirklich so, what the fuck? Jemand, der den zweiten nicht gespielt hat, den vierten zum Beispiel, der weiß dann überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Das heißt auch Sons of the Patriots, heißt der zweite Teil doch auch, oder nicht? Ja, Sons of Liberty heißt er. Ja, aber wer sind dann die, Sons of Liberty. Sons of Liberty. Und das sind die Patriots. Ganz was. Nein, also ich muss wirklich sagen, ihr könnt mir jetzt echt helfen, wenn ihr mir grob mal nochmal erklärt, wer hier was war und in welchen Korrelationen die zusammenstehen. Das Lore habe ich mir nochmal irgendwie vor einiger Zeit so ein bisschen so reingefahren, weil ich dachte, okay, willst du mal irgendwie selber wissen, wie das zusammenhängt? Und nach 5 Minuten war mein Kopf Durchzug und ich habe nichts mehr gerafft, ja, weil es zu komplex ist, weil das halt irgendwann mal, in den 60ern anfängt mit den ganzen Charakteren und dann wer mit wem zusammen irgendwie darum gebügelt hat und wer wessen Sohn ist und so, das ist echt, also die Bibel ist ein Witz dagegen. Genau, das Problem ist, dass wir vor allem jetzt bei einem Kapitel sind, wo die noch gar nicht diese Backstory festgelegt haben. Das ist dann mit Teil 3 und Teil 4 passiert. Also Teil 3 hat die Backstory gemacht und Teil 4 hat das Ergebnis von dem allen gezeigt, wo die ganzen Stellen dann aufgefüllt wurden. Beim zweiten Teil hieß es eben nur, hinter diesem ganzen Shadow Moses-Incident vom ersten Teil und dieser Tangle-Geschichte stehen die waren es die Patriots oder wie die auch immer hießen, auf jeden Fall eine Gruppe von 12 Männern, die nicht weiter genannt werden soll, und die haben irgendwelche Nanomaschinen in die Leute reingetan, die dadurch verhindern, dass man... Die Nanomaschinen waren ja auch noch. Ja, nee, erzähl weiter, Nanomaschinen, wenn, ja? Wenn jemand dessen Namen deren Namen ausgesprochen hat, der Gruppe, hat man nicht den Namen gehört, sondern man hat nur Lalilulilo verstanden als Ersatzwort. Wirklich? Ja. Das ist die Alter. Das ist die Erklärung. Deshalb haben die Lalilulilo nicht gesagt, klar, aber gehört. Das kennt man sonst nur aus irgendwie von, was ist das, 9 Live oder so als Lösung, oder? Ja, dann nennen sie ein Tier mit 4 Beinen, Lalilulilo. Der Lalilulinonebär, morgens auf RTL. Im Grunde, wo sind wir jetzt gewesen? Genau, das Ende von Metal Gear Solid 2 ist dann eben so gewesen, diese ganze Missionsnummer bricht zusammen, der Colonel stellt sich als Programm heraus, der irgendein Virus sich jetzt eingefangen hat und auf einmal anfängt herumzuspacken, und auch wirklich, ich kenne viele Leute, die haben das Spiel dann spät nachts gespielt, ne? Und wenn du dann nicht ganz so auf der Höhe bist, bist ein bisschen müde, spielst das, und auf einmal kriegst du Codec-Anrufe von dem Colonel, der Schwachsinn redet und auf einmal Skelettgesichter hat und so weiter und so fort. Das könnte auch sehr, sehr verschreckend wirken. Während du als nackter Raiden in irgendeinem Tanker dort herumspringst und Räder schlägst, während du dir die Hände vor dem Schritt hältst. Also es war, fand ich, ist auf jeden Fall der Knackpunkt, wo ich mir vorstellen kann, dass einige Leute mit der Serie da gebrochen haben, weil es halt schon auch ein bisschen viel verlangt ist, weil das ist halt so, das ist wie diese eine Family Guy Folge, wo am Ende sich rausstellt, es war alles nur ein Traum von Stewie, und wie heißt der Hund nochmal? Verdammt, das war Brian. Und Brian meint so, was, es war also nur ein Traum? Ja, so ist doch okay. So, nee, ey, da werden einige Leute aber ganz schön abgefuckt sein. Gut, ist ja dein Ding, da musst du ja wissen, und geht raus. Und genauso ist, wenn du in dem Moment sagst, das ist alles, das passiert alles nicht, hat man als Zuschauer, Schrägstrich Spieler, einfach erstmal so keine Lust mehr, irgendwie weiterzuspielen, weil das bedeutet ja alles nichts irgendwie. Ja, vor allem die ganzen Sachen, die eigentlich aufgeführt werden, die sind dann ja nicht mehr Canon. Also wie kannst du die in die Geschichte einfügen, irgendwie in diesen ganzen komplexen Zusammenhang? Ich fand es auch schwierig damals, und ich habe es auch viele Sachen einfach nicht gerafft, aber... Ja, vor allem, wenn später noch andere Aufklärungen kommen, dann ist man ja so, das Erste, was bei mir hängen blieb, das ist also jetzt quasi alles gar nicht echt. Und dann habe ich alles danach daran gemessen, und dann war das alles bedeutungslos ein bisschen. Es wurde halt nur noch konfuser, und ich habe, wie gesagt, habe mich so durchgespielt, aber habe es irgendwann aufgegeben, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige gewesen. Ja, die Emotionalität geht da auf einmal flöten, wenn du wirklich dich irgendwo investiert hast und du sagst, hast du umsonst gemacht, du Idiot. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Aber ich bin in der Reihe der Spiele, hat der Zweite seinen Platz und muss auch rein und ist auch super und alles, aber das ist halt schon der konfuseste, aber ohne diese komischen Sachen am Ende wäre Metal Gear Solid halt auch nicht, die Serie wäre halt auch nicht das, was sie dann ist. Klar, weil auch alles darauf irgendwie basiert am Ende, ja, 3 und 4, hast du ja gerade auch erwähnt. Aber trotzdem cool, also ja, aber es passt da rein. Wenn es einer machen darf, dann Metal Gear Solid oder Metal Gear. So, damit sind wir auch am Ende des ersten Teiles des Metal Gear Solid Cast angelangt. Wir haben uns bis hierhin beschäftigt mit den Anfängen der Serie, mit Metal Gear Solid 1, mit Metal Gear Solid 2, sehr, sehr extensiv. Wir werden zurückkehren im zweiten Teil natürlich mit einer umfassenden Besprechung von Metal Gear Solid 3 und Metal Gear Solid 4, plus noch ein paar kleine Worte verlieren zu den ganzen Spin-Offs, PSP-Versionen, Remakes und so weiter und so fort. Bis dahin verabschiede ich mich im Namen von Simon und Marc und sage Snake! Yeah. I don't know much about what goes on up in the sky. What I do know is that NORAD tracks Santa Claus on its radar. Huh? No, I'm serious. It's true, NORAD tracks his... Listen to me. Every December they set up a hotline and... Okay, I get it. He's real, I tell ya. He used to bring me presents and...